What's up, bitches? Hier ist Non-PG, mein Name ist Ricky und mit mir, wie immer, jeden Mittwoch, es hat sich einfach so eingebürgert, es gibt keinen anderen, mit dem ich über die schöne Sportart Wrestling reden kann, als Chris Enigma, das zweite I ist eine 1 und wurde geschrieben in Hannover. Dieser Twitter-Account wurde in Hannover geschrieben, ja, das stimmt, aber ist Wrestling eine Sportart oder einfach nur eine Gaukelei einer Sportart? Natürlich ist Wrestling eine Sportart, das würdest du natürlich wissen, wenn du selber mal Wrestling ausgeübt hättest. Ja. Und ich befürchte, dass da eigentlich schon der Hase im Pfeffer liegt. Warum? Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du dir so einen Badeanzug anziehen würdest und freiwillig dich, sag ich mal, so vor 150 Zuschauern, mehr werden es dann doch nicht werden, wenn du in Hannover da einen Auftritt hast, dein erstes Wrestling-Match bestreitest. Mhm. Gibt's da eigentlich einen Wunschgegner? Ein Wunschgegner? Der Undertaker. Der Undertaker. Weiß ja, aber nicht, ob der mit den... Gut, der könnte sich natürlich Thrombosestrümpfe anziehen, dann würde es mit dem Langstreckenflug wahrscheinlich klappen. Mhm. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich ein gewisses Risiko, dass man da eingeht, wenn man den Undertaker bittet. Das ist richtig, das ist auch mein Plan. Ich hoffe, dass er auf dem Flug nach Deutschland verstirbt und ich dann Winning by Forfeit einfach dann eincashe. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wenn der Undertaker endlich mal stirbt. Ja. Ja, das ist ja sowieso dein kleines Hassobjekt, ne? Der Undertaker. Mein kleines ist der Wrestler, den ich mit Abstand am meisten hasse. Mit Abstand? Ja. Mehr als John Cena? Ja. Eieieiei. Also, wenn man mich richtig bestrafen wollen würde, wäre, dass sich John Cena verletzt und der Undertaker als neues Face der Company gepusht wird. Ja. Und in dem Moment, wo ich sage, halte ich es sogar für möglich. Ja. Das ist das Schlimme. Meinst du, er macht nochmal einen Fulltime-Run? Ich kann es mir vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er sich jetzt so ein Hell in the Cell Match anguckt, dass es ihm da einfach nochmal in den Gliedmaßen ein bisschen juckt. Und er sich denkt, sieht bei Raw, da denkt er sich, ja, da hole ich mir nochmal einen Hut raus und die alte Jacke und dann geht's nochmal los. Da stecken noch 60 Matches in mir. Michelle macht wieder das Feuerzeug statt klar für ein Entrance. Dann kommen sie da. Ja, habe ich neulich Bilder von Michelle McCool gesehen. Die am Baseball fällt? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie nicht unbedingt scheiße aussah. Ja, was ja eigentlich ein Wunder ist, dass eine Frau, die überhaupt noch aussieht wie eine Frau, mit so einem alten Mann zusammen ist. Also ist merkwürdig, ja. Aber nun gut, es kommt ja wie bekannt auf die inneren Werte an und da scheint ja der Undertaker ein wahres Füllhorn an positiven Erscheinungen zu haben. Man sagt ja auch, wo das Geld hinfällt. Also ja, wo das ist Geld ja so ein hinfällt, ja. Geflügeltes Sprichwort, sagt man, glaube ich auch. Wenn wir schon bei mögliche Todesfälle sind, dann muss ich an der Stelle. Ist eigentlich Kentucky schreit Ficken auch ein geflügeltes Schimpfwort? Nee. Nein. Nee, aber das Thema ist jetzt leider nicht mehr ganz so aktuell, aber du wirst dich erinnern, oder erstmal müssen wir anders anfangen, Hell in the Cell, diesen Sonntag, wer kann es nicht abwarten, also es ist ja Wahnsinn, wie in mir das Fieber steigt. Ich habe mir jetzt schon mal einen Wecker gestellt, vorsichtshalber, natürlich auch für die Kickoff-Shows, ganz klar, das möchte ich nicht verpassen, wie Booker T. Aber und du musst ja auch den Wecker stellen für die Post-Show. Ja, Alex Riley, wie sie da analysieren und fachsimpeln, das wird hervorragend ich werden. Ich finde die scheiße, ne? Ich mag den ja, Alex Riley. Das ist echt eine Katastrophe. Das ist der schlimmste Kommentator, den es gibt bei NXT. Der labert nur Scheiße. Ich erinnere an Alex Rileys Begrüßungsworte an Kenta. Welcome to the Big Show. An Kenta! Der hat im wie heißt der da? Union Jack Dome in Japan gewrestelt vor 100.000 Leuten. Ja. Willkommen bei der Big Show, NXT. Mensch, Kenta, jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Ich habe einfach nur versprochen und wollte sagen, schönen guten Tag, Kenta, neben mir sitzt Big Show. Es war nicht der Fall. Und Alex Riley, dem nehme ich sofort ab, dass er sich versprochen hat. Aber auch das würde ihn dann nicht qualifizieren, als Kommentator da zu arbeiten bei NXT. Er hatte bei NXT House Shows ein Match. Es scheint wohl wieder bergauf mit ihm zu gehen. Ja, mit, also wenn er bei NXT House Shows schon ein Match hatte, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wo der Push enden soll. Also das wird ein Durchmarsch. Das wird ein Durchmarsch. Ich könnte mir vorstellen, dass er the two behind 21 and 2 ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber zurück zu meinem eigentlichen Anliegen, was ich gerade hatte gerade einen wahnsinnigen Plan. WWE ist wirklich, ach ja, wenn man es so rückblickend betrachtet, glaube ich, aktuell in der schlechtesten Verfassung ever. Und ich hab dich gerade gefragt vor der Sendung, du hast ja Main Event noch nicht gesehen. Dieses Main Event Opening Segment, es war lustig. Ja, gut, das passiert jedem Mal. Aber ich habe gedacht, vielleicht löst sich das Problem von ganz alleine, denn Hell in the Cell, dieser unfassbare Pay-Per-View, wir können es wirklich nicht mehr abwarten. Ja. Ich sag's nochmal dazu, wir nehmen heute am Mittwoch auf, haltet noch die restlichen Tage durch, sind 3 oder 4, könnt ihr so oder so sehen. Haltet die restlichen Tage durch, es ist nicht mehr lange und dann kriegen wir endlich unseren Payoff. Randy Orton, John Cena, Seth Rollins gegen Dean Ambrose. Ich weiß, es ist hart, aber haltet durch. Auf jeden Fall findet dieser Pay-Per-View ja in Dallas statt. Ja. Und Dallas, wissen wir ja alle, ist der Ort, in dem sich 2 Krankenschwestern mit Ebola infiziert haben. Jetzt habe ich mir so gedacht, also das könnte... Und Kennedy erschossen wurde. Vielleicht. Auch noch. Mr. Kennedy? Nee. John Kennedy, wa? Nee, aber vielleicht der auch bald, würde mich nicht stören, muss ich ganz ehrlich sagen. In jedem Fall, ich habe mir gedacht, vielleicht löst sich das Problem von ganz alleine mit der WWE, aber ja, dieser Ebola-Ausbruch in Dallas ist ja dann im Endeffekt schon, kann man sagen, kein Thema mehr heutzutage. Nee. Aber es wäre natürlich interessant gewesen, ob die WWE, sollte es jetzt da, oder hätte es da noch mehrere Fälle gegeben, irgendwas gemacht hätte. Also gesagt hätte, nö, da verschiebt man den Pay-Per-View in eine andere Stadt oder zeitlich verschieben wir den, lassen ihn ausfallen. Also wenn es jetzt da wirklich, sag mal, noch einen 4., 5., 6. Fall gegeben hätte, glaube ich, also die Hysterie ging ja schon los, als sich 2 Krankenschwestern angesteckt haben. Also wäre ja gar nicht auszudenken gewesen, wenn da jetzt noch 6, 7 Fälle bekannt geworden wären. Nee. Das hätte ich natürlich auch mal gerne erlebt, aber was die WWE dann gemacht hätte. Ich glaube, sie hätten es nicht kurzfristig umbucken können. Wenn, dann Absagen überhaupt, aber eine andere Arena. Ich weiß ja nicht, wo sie die nächste Raw- oder Smackdown-Ausgabe austragen, denn sie haben ja jetzt immer noch bei den Pay-Per-Views die normalen Raw- und Smackdown-Sets. Also im Prinzip müssten sie einfach nur eine neue CD einlegen, die dann ein neues Set erleuchten lässt. Und von daher hätten sie dann eigentlich dann in Baltimore oder wo auch immer dann Raw stattfindet, hätte eine Cell machen können. Also ein Problem wäre es nicht. Hätte natürlich dann das ganze Gestängegekröse mitnehmen müssen vom Käfig, aber ja, ich glaube, es hätte auch sein können, dass Vince einfach ohne Schutzanzug direkt beginnt, die Leute zu heilen. Der ist ja also nicht tot zu kriegen, der Mann. Das schlechteste Roster seit 10 Jahren, hat er in einem Interview gesagt. Hat er selber gesagt? Ja, hat er das gesagt. Das ist ja, das ist eine Aussage. Ja, aber gleichzeitig das, was am meisten Geld einbringt wahrscheinlich. Insgesamt gesehen. Stell dir mal vor, das Roster wäre noch gut. Das ist die Frage, ob es dann mehr Geld einbringen würde oder ob trotzdem, sag ich mal, nur so 4 Millionen Leute da reinschalten. Ich habe heute gelernt, dass das Network-Ding 1,2 Millionen Abonnenten braucht, ab dann schreibt's schwarze Zahlen. Ach so, ich dachte Geschichte, aber wie viele hat's denn? 700 noch was, ne? Weiß man nicht, die neuen Zahlen kommen nächste Woche, am 31. Und erste Schätzung so zwischen 900.000 und 1 Million. Ach, nächste Woche schon der 31. Schön. Mhm. Ja. Und ich bin gespannt. Also an und für sich ist das Network ja schon eine gute Sache. Ja. Aber also ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, nee, also ich hole mir jetzt nicht das Network, um noch mehr aktuelles Wrestling zu gucken. Jetzt, man muss ja mal davon ausgehen, dass es da draußen auch Fans gibt, die zu diesem Produkt dazugekommen sind und vielleicht jetzt gar keinen Bock haben, sich das alte Zeug anzugucken, kann ja gut sein, sondern wirklich aktuellen Content wollen. Und da fehlt es natürlich auf dem Network. Guter aktueller Content, muss man dazu sagen. Ja. Was denn NXT? Du hast NXT und Main Event, ne? Ja gut, Main Event. Hast du das 8. Match von Hell in a Cell gerade mitbekommen, was bei SmackDown, bei den SmackDown-Tapings? Ich habe nur gelesen, dass es eins gibt. Ja, Dolph Ziggler gegen Cesaro, 2 out of 3 Falls Match. Das ist ja eine Riesenüberraschung, dass da endlich kann ich für dieses Match bezahlen, nachdem ich es jetzt 12 Mal umsonst gesehen habe. Das habe ich mir bei Usos gegen Goldust und Stardust auch gedacht. Also da bin ich natürlich gerne bereit, mal ein paar Euro abzudrücken. Ja, muss man dazu sagen. Ja, es ist wie es ist, sagen wir mal so. Wenigstens. Es ist wie es ist. War Mick Foley da am Montag? Da war ich Mick ganz Foley froh. Mick Foley war da am Montag, ja. Ja. Der Bart war gefärbt. Er wirkt ein bisschen noch fetter als sonst. Das muss ich sagen. Ich als postdicker Mensch muss sagen, unglaublich dickes Schwein, Mick Foley. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Weihnachtsmann Polunder habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du da irgendwie Licht ins Dunkel bringen? Man kann ihn doch engagieren als Weihnachtsmann. Ja, aber ist ja nicht Weihnachten. Ja, aber das ist natürlich sein Brand. Er muss sich ja jetzt auch vorbereiten auf die Weihnachtszeit und ein paar Aufträge vielleicht an Land ziehen. Und ich sag mal ganz ehrlich, er sah ja auch aus wie der Weihnachtsmann, also da runtergerannt kam. Deswegen auch das Problem, dass er sich einen Bart gefärbt hat. Ja, vielleicht ist es auch nur so eine Masche gewesen jetzt extra für Vince, weil man weiß ja, dass Vince nicht so sehr auf graue Haare abfährt. Ja. Da musste sich ja auch schon Kevin Nash damals beugen und sich die Haare schwarz färben. Vielleicht hat er zu Mick Foley auch gesagt, hier klebt er, oder es kann auch sein, dass er vorher Dolph Ziggler umarmt hat. Also, dass er da von diesem Spray-Tan einfach den ganzen Bart sich eingefärbt hat. Aber ich denke, der ist verboten seit der HD-Ära. Spray-Tan? Mhm. Das sieht aber nicht so aus, als ob der verboten ist. Ich glaube, Dolph Ziggler ist so natürlich gefärbt. Ja, ich glaube sogar, dass er ein bisschen blass ist gerade. Also, das ist auch ganz natürlich, dass diese Bräunung direkt am Hals aufhört. Nee. Also Mick Foley, muss man nochmal dazu sagen, mit dem größten Pop bei Raw, das war schon mal interessant, dass offensichtlich doch noch Leute, sag ich mal so, dass die Leute sich schon noch freuen, wenn jemand kommt, der was bedeutet. Aber wenn halt nur Scheiße und unnötige Sachen passieren, dann pennen die Leute halt weg. Fandest du das grundsätzlich? Das war ja ganz schön. Ich meine, wenn einer über Hell in a Cell Matches schwadronieren darf, dann ist es natürlich die Hardcore-Legend Mick Foley. Das ist ja völlig klar. Aber so richtig, ja, er hat halt sein Programm abgefahren, so wie es Hogan und die ganzen alten Krachlatten auch immer machen. Stone Cold, wenn er mal sich die Ehre gibt oder so, hat seine Narben gezeigt und so, hat nochmal Nietzsche zitiert und so, war ganz nett. Aber so richtig wollte bei mir der Funken nicht überspringen. Er ist auch nicht in meinen Top 5. Also bei mir ist der Funken übergesprungen. Ich habe danach Lust gehabt auf ein Hell in a Cell Match. Also aber ich nicht fand mit schon, den Competitors, die... Doch, auch. Doch. Okay. Also ich fand, er hat schon zum ersten Mal, seitdem es feststeht, dass es Hell in the Cell gibt im Oktober, also in diesem Jahr, war das der erste, der mich da wirklich heiß drauf gemacht hat auf ein Hell in the Cell Match. Obwohl alle wissen, wie so ein Hell in the Cell Match halt wieder ablaufen wird, nämlich ein normales Wrestling-Match mit einem Käfig drum. Und dennoch habe ich mir so gedacht, als ich Mick Foley zugehört habe, Alter, hoffentlich hören die Jungs jetzt da auch zu und denken sich... Komm, wir müssen auch mal was total Wahnsinniges machen. Aber dann sieht man ja schon die Zelle, sage ich jetzt mal, die viel zu groß ist, um jetzt da irgendwelche, weißt du, Spots von der Zellendecke zu machen oder so. Ist ja alles viel zu hoch. Also ist ja nicht mehr so niedrig wie damals bei Mick Foley. Und in der Zelle bist du natürlich limitiert. Da kannst du ja nur mit Blut arbeiten eigentlich. Also, du kannst nur, wie Seth Rollins es da im Main Event gemacht hat, mal gegen Käfig zimmern. Ja, das ist halt affig. Also, sie versuchen das natürlich so ein bisschen zu kompensieren, indem sie halt Gadgets rauspacken unterm Ring, ne? Mal einen Tisch, mal einen Stuhl, mal sowas. Aber das ist halt auch alles. Also jetzt, ich verstehe schon, dass man keine Stuhlschläge gegen den Kopf zeigen soll und dass es Bullshit ist, aber dann lass die Stühle weg, weil diesen Quatsch mit auf den Rücken hauen diese komischen, also manchmal gibt's ja wie bei Sheamus damals diesen Stuhlschlag gegen Damien Sandow, also wo er im Endeffekt ihn nur leicht am Rücken berührt hat, sowas ist, dann lass es halt weg. Also das macht's ja eher schlechter. Dann stehe ich mehr auf ein stiffes Match als mit diesen Waffen. Also das, ich meine, so ein Kendo-Stick, klar, der zimmert mal ganz schön, aber den müsstest du halt auch nicht 20 Mal sehen. Dann ist es halt auch öde irgendwie. Und ich finde, halt, so ein Kendo-Stick, der wirkt schon noch. Ja, genau, aber halt nicht. Also ich möchte halt nicht sehen, wie sich 2 Minuten lang mit einem Kendo-Stick verprügeln. Das ist ja das Problem, was wir jedes Jahr haben oder bei jedem Stipulation-Pay-Per-View, dass man halt merkt, wie diese Stipulations runtergeleiert wurden und einfach keinen mehr begeistern können. Grundsätzlich diese Idee von Gimmick-Pay-Per-Views ist halt nach Schema F, ne? Du merkst halt. Schön Arsch. Richtig. Du merkst halt, dass der Pay-Per-View-Plan fürs Jahr halt komplett durchstrukturiert ist, ne? Und dann, ach Mensch, da im Herbst, da machen wir mal so ein Hell in a Cell-Pay-Per-View, so ein bisschen Flaute ist und mit so 2 Hell in a Cell-Matches, die ja per se ganz geil sein können. Aber wenn du halt Orton und Cena dabei hast, wo du halt weißt, da darf sich auf gar keinen Fall einer von beiden verletzen, weil dann hast du halt überhaupt keinen mehr, der irgendwie drawnt. Das ist halt echt mehr scheiße. Und dann hast du TLC danach, glaube ich, oder hast du Survivor Series dazwischen? Ich glaube, dann kommt Survivor Series, Survivor Series, und dann kommt TLC. TLC, ja. Und du hast halt diese ganzen Gimmick-Pay-Per-Views, die echt nach Schema F, nach dem Reißbrett-Prinzip irgendwie konstruiert sind. Das gefällt mir alles nicht mehr. Und Hätte ja die auf diese Matches auch Lust gehabt oder auch keine Lust gehabt. Also es hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob es jetzt in der Zelle ist oder nicht. Das ist mir eigentlich egal. Da ist ja schon das erste Problem. Es soll ja was bedeuten, wenn dieses Match in einer Zelle stattfindet. Das soll ja eigentlich was Besonderes sein. Das soll ja herausstechen von anderen Matcharten. Und für mich ist es überhaupt kein Unterschied, ob es jetzt die Stipulation da heißt Street Fight oder sonst irgendwas. Apropos Street Fight. Mal eine Frage ganz kurz nebenbei. Warum gab's Tags? Ja. Ich weiß es auch nicht. Das war es auch genauso bei TNA oder so oder auch bei der WWE, wenn sie Triple Threat Tag Team Matches machen, warum nicht drei im Ring sind. Das verstehe ich schon mal auch nicht. Ja, wenn es ein normales Match ist, verstehe ich schon. Ja. Und weil dann wirst du halt ausgezählt, also wenn du bei 5 nicht draußen bist. Aber bei einem Street Fight, wo es völlig Latte ist, weil du eh nicht disqualifiziert werden kannst. Alle Leute standen im Ring und Cena und Ambrose stürmen los und ich dachte mir, ah cool, es wird jetzt ein schöner Brawl und so 5 Mann, die sich hier auf die Arme hauen und dann auf einmal geht Cena raus und lässt sich dann eintanken von Ambrose. Ich habe mir halt nur mit dem Kopf geschüttelt. Das schüttelst du halt auch nur noch mit dem Kopf. Es stört mich schon fast gar nicht mehr, weil es halt so unglaublich scheiße ist. Das sind Sachen, die dürfen eigentlich nicht passieren so. Nein. Also das ist halt, erstens mal schadest du damit der Fehde, weil eigentlich musst du ja denken, okay, der Cena steht jetzt draußen, Ambrose kriegt total eins auf die Mütze und jetzt ist hier die Möglichkeit für John Cena ins Match irgendwie einzugreifen, ohne dass er dafür die Konsequenzen tragen muss, sage ich jetzt mal. Genau. Und wenn sie sich doch so hassen, wenn es ihm doch, und da komme ich wieder darauf zurück, dass es ja im Endeffekt seine Karriere beendet hat, dass Seth Rollins damals mit dem Koffer ins Match zwischen John Cena und Brock Lesnar eingegriffen hat, wenn es ihn doch so viel immer noch ausmacht, warum geht er da nicht einfach in den Ring und haut Seth Rollins oder Randy Orton eins auf die Mütze und sorgt dafür, dass Dean Ambrose von mir aus dann eintaggen kann? Ja, und du kannst ja auch den Leuten Auszeiten geben, wenn du so willst, ne? Indem da halt einfach Cena mal, wie er es auch immer, unfassbar schlecht zählt gegen die Ringtreppe. Heimhämmerst, dann ist er halt auch weg kurz für 3 Minuten oder so. Ist halt kein Problem so, ne? Da brauchst du den nicht draußen am Apron stehen lassen, dass er sich eintaggt. Das ist halt komplett lächerlich und ich verstehe es nicht, warum man es so macht. Ja, das ist Schwachsinn. Wir waren noch kurz bei diesen Hell in the Cell Matches. Da gab's ja dann auch noch die Stipulation-Geschichte. Das ist jetzt, heißt, der Gewinner des Main Events, muss man ja wahrscheinlich sagen, Randy Orton gegen John Cena, bekommt eine Chance gegen Brock Lesnar, den Titel zu gewinnen. Glaubst, ja. Ja, und. Glaubst du denn, es gibt ein Double Main Event, dass beide Matches am Ende sind? Ja, das glaube ich. Und zwar, eins kannst du dann auf der App gucken und das andere gleichzeitig bei Pirate Bay. Ich glaube, eins wird ein Opener sein und das wird Rollins gegen Ambrose sein. Also das Opener-Ding würde ich nicht machen. Ich glaube es. Das ist ja sowieso schon immer sowas gewesen, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz unterstützen kann, möchte ich mal sagen. Dieses, ich muss noch mal ein Match zwischen dem Co-Main-Event und dem Main-Event setzen. Ist nicht mein Ding. Also ich stehe eher darauf, wenn du wirklich die zwei wichtigsten Matches am Ende hast. Richtig, das kann auch gut. Ja, kann auch sein, dass es von der UFC so ein bisschen geprägt wird, dass du da ja auch nicht sagst, dann machen wir hier noch so einen Facebook-Fall zwischendrin. Obwohl, mittlerweile ist es so. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Conor McGregor-Ding gegen Dustin Poirier war Main-Event und danach kamen 2 Facebook-Fights. Naja, gut, Cerrone nicht, Entschuldigung. Super. Ja, es war, also normalerweise ist es nicht so und das stört mich eigentlich. Ich würde die beiden Matches wirklich hintereinander machen. Und ja, ich auch. Aufgrund der Stipulation musst du auch Orton gegen Cena im Main Event machen. Ja. Und natürlich auch, weil es die zwei wichtigsten Leute eigentlich sind in deiner Company. Die das sind die beiden wichtigsten Männer aktuell, ja, richtig. Also. Grundsätzlich kann ich aber damit leben und finde es auch gar nicht schlecht, wenn du mit so einem Knaller startest wie bei WrestleMania 31 mit Daniel Bryan gegen Triple H. Habe ich nicht mit gerechnet. Mir ist der Kopf explodiert, als das Opener kam. Ich fand das großartig. Ja, aber, das kannst du schon machen, das ist richtig. Du hast halt kein drittes Match, was du als zweites hinten dranhängen kannst beim Main Event. Ich würde halt den Opener, wenn ich das booken würde, würde ich halt immer dafür sorgen, dass das eher ein schnelles, technisch gutes Match ist, also dass die Crowd so ein bisschen animiert. Und wenn so natürlich wie Jahrzehnte der Fall war, du hattest halt immer oder oft irgendwelche Tag-Title-Matches oder Cruiserweight-Matches als Opener. Ja, ja, und das macht ja auch Sinn. Dragon gegen, was weiß ich, Eddie Guerrero oder so vor 15 Jahren. Alter, da ist dir halt der Kopf explodiert, weil es großartig war und weil du geil in den Pay-Per-View reingekommen bist oder ein geiles Tag-Team-Match, was sie ja aktuell auch bringen können. Usos gegen Stardust und Goldust, per se, scheiße, habe ich keinen Bock drauf, aber das Match wird gut, sag ich dir. Das, ja, das machen sie ja in der Regel auch. Also sie achten ja schon darauf, dass das erste Match, sag ich mal, relativ klassisch ein Match ist, das dich abholt. Also das muss man dazu sagen, die Pay-Per-Views, die ich von der WWE gesehen habe, so die letzten, und auch eigentlich davor, die ganzen Pay-Per-Views, die wir früher geguckt haben, die sind eigentlich immer gut. Es gibt natürlich hier und da mal dann irgendwie was, wo man sagt, oh, das fand ich jetzt nicht so super, aber im Großen und Ganzen ist immer viel Pohai und ah, das ist nicht richtig aufgebaut und die Stipulation ist scheiße, aber unterm Strich bekommt man was für sein Geld. Also das muss man an der Stelle mal wirklich auch sagen, also ist jetzt nicht alles schlecht und es ist ja auch nicht so, dass die Matches, hast du ja vorhin schon gesagt, dass die Matches irgendwie schlecht sind, also dass du denkst, oh Gott, was sind denn das für Pfeifen? Sondern es ist eher so die Art und Weise, die uns heiß machen soll auf das Ganze. Also die Story, die drumherum gesponnen wird, die ist lückenhaft und einfach nicht so richtig mitreißend. Und für mich war übrigens auch ein was ganz Typisches für die heutige Wrestling-Zeit bei SmackDown, das Opening-Segment, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als Seth Rollins rauskam, eine Promo gehalten hat und dann hat ihn Dolph Ziggler unterbrochen. Wo war das, bei SmackDown? Ja, hast du das gesehen, SmackDown? Kann mich nicht mehr erinnern. Ja, Seth Rollins kam raus, hat halt seine Promo gehalten, ist auch egal, was er da gesagt hat. Der Punkt war nur, dass ich, nachdem Dolph Ziggler fertig war mit der Promo, gedacht habe, es hätte jetzt auch genau in umgedrehten Rollen stattfinden können. Mhm. Also es hätte auch genauso gut jetzt Dolph Ziggler die Promo von Seth Rollins halten können und Seth Rollins die von Dolph Ziggler. Und da liegt für mich das große Problem, dass du dich mit den Jungs nicht mehr identifizieren kannst. Und oder beziehungsweise, dass du dich nicht auf eine Seite schlagen kannst und halt so ein bisschen, also man muss immer so ein bisschen mit diesem Feinschmecker-Ding daran gehen, so, oh, das sind ja zwei gute Wrestler, da kriegt man ein gutes Match. Ich möchte aber auch mal, hey, da ist eine richtig geile Fehde, ich will sehen, wie die sich die Fresse eindreschen, ja. Auch wenn jeder weiß, dass es nur Fake ist, das wusste man in der Stone Cold-Ära auch. Also, das ist nicht das Problem. Aber, also, diese Aufbauten, oder wie soll man das sagen, Build-Ups, die sie da für Pay-Per-Views an den Tag legen, sind wirklich schwach. Das ist wirklich extrem schwach, ja, absolut. Gerade mit diesem Brüder-Ding, Usos gegen Stardust und Goldust, du hast Main Event noch nicht gesehen. Du wirst mit Sicherheit das Opening-Segment katastrophal finden. Ich fand's wirklich, wirklich lustig. Das war, Stardust und Goldust saßen auf der einen Seite im Ring und die Usos auf der anderen Seite. Und JBL war der Host. Und das war so Game-Show-mäßig. Und JBL war unglaublich. Er war unfassbar großartig in diesem Segment. Er hat das großartig gemacht als Host. Und auch die Usos, sie haben mich so ein bisschen in mein PG-Herz haben sie sich reingequatscht. Die waren auch ganz cool am Mic. Stardust war auch super am Mic und Goldust, ja, hat nicht so viel erzählt. Das war wirklich super. Und da kannst du so viel draus machen. Ey. Es sind zwei Geschwisterpärchen, die da gegeneinander antreten. Alle vier scheinen, so wie nach dieser Main-Event-Ausgabe, gar nicht so scheiße am Mic zu sein. Stardust ging mir dann mit seinem Gefauche und so ein bisschen dann auf den Sack, muss ich sagen. Aber ey, da kannst du so viel rausholen, wenn du es nur bei SmackDown oder bei Main Event machst. Aber da kommt einfach zu wenig. Du hast das Material da, bin ich der Meinung. Auch wenn natürlich das Roster aktuell sehr, sehr schlecht ist. Du hast aber talentierte Jungs da, die auch wirklich eine Fehde aufbauen können. Woran es liegt, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht an den Burschen. Also Stardust und Goldust und die Usos, die finde ich eigentlich schon gut. Also die Usos sowieso, die mag ich eigentlich wirklich. Ich mag auch die Matches mit den Usos. Das Problem ist halt hier einfach nur, erstens mal haben wir vorhin schon drüber gesprochen, man hat es schon oft genug jetzt gesehen. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Tag-Team-Match direkt gegeneinander, aber dann halt mit dem Six-Man-Tag-Team-Match oder One-on-One. Ja. Sprich, irgendwie ist dann das Besondere so da ist halt weg. Also ich kann mich da nicht so richtig für begeistern, weil ich dieses Match gefühlt schon 20 Mal gesehen habe. Und dann kommt halt noch dazu, es reicht mir nicht, nur einfach eine Match-Serie zu starten und dann das Ganze in einem Pay-Per-View-Match münden zu lassen. Richtig. Ich brauche eine Story dahinter. Und die Story kann für mich auch nicht sein, dass The Miz ein Stunt-Double hat, das ihn praktisch nachäfft. So, ja. Das ist mir zu wenig, weißt du, da kannst du ja noch ein bisschen mehr mitmachen. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass du 3 Stunden zu füllen hast Montag, ja, und eigentlich genügend Zeit hättest, ab und an mal irgendwas für eine gewisse Storyline zu tun, die dann halt in einem Pay-Per-View-Match endet. Richtig. Also das ist richtig. Das ist das ganze Problem, was ich mit diesen ganzen Pay-Per-Views habe, dass ich per se diesen Pay-Per-View nur noch gucke, weil ich weiß, dass die Matches gut sein werden. Ja, ja. Und das war es eigentlich. Also hier ist aber nicht mehr dieses große Payoff oder mit was überraschen sie mich jetzt. Hm. Und ist mir eigentlich alles egal. Für mich ist es halt einfach eine zweite Raw-Ausgabe in dieser Woche. Gefühlt. Ist einfach so. Die Geschichten kommen auch nicht zu einem Ende. Die ganzen Fäden jetzt wahrscheinlich noch weniger als früher. Da die WWE sich ja denkt, für einen Zehner, da müssen wir auch gar nicht unbedingt den großen Payoff am Ende bringen. Aber das Creative Team schimpft sich ja Creative Team, aber es ist so unkreativ wie noch nie, seitdem ich dieses Produkt gucke, 20 plus Jahre. Und es ist wirklich der Wahnsinn, wie man so unkreativ Fäden aufbauen kann. Das ist mir, da ist ja fast schon Paige gegen AJ schon fast kreativ, oder die Bellas. Da ist ja fast schon ein Jota Kreativität hinter, aber Orton, Cena, wenn ich das jetzt hier sehe, ich bin gerade auf der Hell in a Cell Pay-Per-View Page. Oh Gott, dass ich das gerade fehlerfrei ausgesprochen habe, aber man merkt, ich habe ausgeschlafen. Das ist wirklich alles schwach. Big Show gegen Rusev, da ist auch so ein bisschen, steckt ein bisschen was hinter, aber ansonsten, das ist mir wirklich zu wenig. Und du hast völlig recht, so, ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich mich unbedingt freue auf den Pay-Per-View, aber ich weiß aber, wenn ich dann am Montag mir die Geschichte angucke, ey, ich werde 3 Stunden gutes Wrestling haben, mit Sicherheit. Hat dich denn der Turn von Seth Rollins gegen Randy Orton jetzt im Schluss von Raw auch nochmal irgendwie so ein bisschen heiß gemacht auf dem Pay-Per-View? Nein, auf dem Pay-Per-View nicht. Er hat mich aber stark gewundert. Er hat mich sehr gewundert, dass sie das dann noch gemacht haben. Hättest du damit einfach später gerechnet oder hättest du damit gar nicht gerechnet? Nein, nach dieser Raw-Ausgabe war ja klar, als er gesagt hat, hier, Hunter, ne, mach mal den Gewinner aus Orton Cena gegen Lesnar, und dass er dann wahrscheinlich eincasht, weil er sich wahrscheinlich denkt, dass Lesnar gegen Orton, dass beide sich so richtig geben und er dann schon eincashen kann. Das fand ich schon mal nicht schlecht. Ich glaube eher, dass er dachte, also für mich kam es eher so rüber, dass sein Plan war, dass Randy Orton auf Brock Lesnar trifft, er oder die Authority da ins Match eingreifen und dafür sorgen, dass Randy das Ding gewinnt und er dann mit Randy leichteres Spiel hat, weil Randy der leichtere Gegner ist. Und weil ja Paul Heyman auch gesagt hat, wenn du nochmal so ein Ding probierst, dann setzt was, auf Deutsch gesagt. Und ich dachte, dass er da also aus dieser Ecke sozusagen kommt. Ja, aber nichtsdestotrotz war ich sehr überrascht, dass sie das jetzt schon machen, dass sie die Authority jetzt schon, ja, war ein Split, oder? Ja, aber mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich persönlich finde es ja nicht so besonders prickelnd, dass sie Randy Orton faceturnen. Das hat auch jetzt gar nicht so viel damit, wenn es überhaupt dazu kommt. Gerade nach dieser Raw-Ausgabe. Sieht er jetzt danach aus, aber ich finde, er ist halt als Heel viel, viel wichtiger und besser. Und eigentlich, ich meine, wer ist denn der Top hier? Seth Rollins? Also es scheint jetzt Rusev zu sein und dann Seth Rollins, ne? Ja, die zwei. Und das ist mir eigentlich zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht hören sie ja auch noch Sheamus, das kann schon sein, aber so ein Randy Orton als Heel, da hast du ihn eigentlich in seiner besten Rolle. Wie fandest du ihn diesen Montag bei Raw? Er hat super, ich finde Randy Orton seit Wochen mit das Beste, was man bei Raw zu sehen bekommt. Er hatte seine alte Präsenz so ein bisschen wieder. Am Mike fand ich ihn stark. Ich fand die Geschichte, als er da über die Royals abgelästert hat, fand ich wirklich stark. Auch alle Backstage-Segmente bei dieser Raw-Ausgabe fand ich wirklich, wirklich gut. Er wirkte sehr, sehr präsent. Er sieht auch gut aus, so, ne? Er sieht gesund aus. Weißt du, was ich meine? Ja, so. Das Hauptproblem bei Randy Orton als Face ist halt immer, dass Randy Orton als Face immer noch ein Heel ist. Ja. Aber das versucht man halt so irgendwie zusammenzustricken und durch seine Aussagen irgendwie so in Szene zu setzen, dass er doch bejubelt wird, beziehungsweise die Leute mögen ihn ja auch einfach. So, also es ist ja jetzt nicht so, dass Randy Orton einen schweren Stand bei den Zuschauern hat. Manchmal, ja, es gab so Phasen, klar, aber insgesamt, was man so hört bei House-Shows und so, kriegt er mehr Pops als Dean Ambrose, wenn die gegeneinander ein Match bestreiten zum Beispiel. Oder ich weiß nicht, gegen wen der bei House-Shows jetzt Matches bestritten hat. Auf jeden Fall wird er da gut abgefeiert. Ja. Nur der Punkt ist, dass er gleichzeitig diesen Heel so gut rüberbringt, dass ich das einfach so lassen würde. Und Ist genauso wie bei der Nationalmannschaft in Kauf nehmen würde. Das ist genauso wie bei der Nationalmannschaft Philipp Lahm doch nicht auf die 6 zu stellen, weil du da halt hinten rechts keinen adäquaten Ersatz hast. So, lass ihn lieber auf hinten rechts spielen und stell irgendwie anders auf die Doppel-6. Aber ja, du hast recht, so. Die Fallhöhe Ein Face-Orten ist nicht so viel wert für die Company als ein Heel-Orten. So. Bin ich auch der Meinung. Vor allem, da muss man immer dazu sagen, vor allem, wenn du keinen adäquaten Ersatz hast. Das ist das Hauptproblem. Also wenn du natürlich jetzt noch 5, 6 andere Top-Heels hättest, dann kannst du natürlich sagen, ja, mein Gott, dann nutze ich ihn als Face, das bringt mir was bei Merchandise-Verkäufen und Ticket-Verkäufen. Wobei das alles eigentlich sowieso trotzdem ja seinen Gang geht. Ist ja jetzt nicht so, dass die keine T-Shirts von ihm verkaufen, nur weil er Heel ist. Ja. Und die Leute kommen ja trotzdem zu den Shows. Wobei auch wenn er Heel ist. T-Shirts aber auch mega hässlich sind. Ja, die blauen, die gehen gar nicht, das stimmt schon. Ja, das ist eine Katastrophe. Also deswegen ist eigentlich ein Twist, der mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet und vielleicht dazu führen kann, dass ich so einen kleinen Lichtblick, den ich immer bei Raw zuletzt hatte, das war so mein kleiner CM Punk-Moment. Also früher wusste man, wenn CM Punk kommt, dann wird's gut. Und so ein bisschen war es jetzt mit Randy Orton so. Die Matches haben mir gefallen, die Promos haben mir gefallen. Also immer, wenn Randys Musik ertönte oder er zu sehen war, habe ich mich eigentlich auf das Segment gefreut. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er das als Face verlieren könnte, aber man muss natürlich abwarten. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt weitergeht. Also es ist total merkwürdig eigentlich, weil dieser Turn sozusagen, na klar, sie werden es dann so auslegen, dass er jetzt Face wird, weil er jetzt, ja, aber eigentlich sollte das ja nichts verändern an seinem Charakter an sich. Er sollte ja immer noch dieselbe Meinung von sich haben, dass er jetzt Face von der Company ist. Und also, weißt du, wie ich meine, warum sollte er sich jetzt gegenüber Leuten wie John Cena oder Dean Ambrose ändern? Das ist ja immer das Problem, was ich habe, wenn du so einen Turn in dieser Fehde stattfindest. Also im Endeffekt starten sie eine neue Fehde in einer bestehenden Fehde. Ja. Es hat irgendwie ein komisches... Es macht ja auch überhaupt nichts. Es macht ja auch genauso wenig Sinn, dass Ambrose und Cena sich jetzt cool miteinander sind. Ja, das ist genauso ein Problem, richtig. Wobei man einfach immer abwarten muss, wie sich es dann am Ende verhält. Vielleicht können sie es mir ja glaubhaft irgendwie verkaufen. Können sie, machen sie aber nicht. Ja, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Übrigens, weil Chris ein paar Mal von Main Event gesprochen hat, die Information möchte ich euch nicht schuldig bleiben. Ab 22.11. auf dem High-Quality-Sender Pro7 Max Main Event. Das ist doch was. Ganz, ganz toll. 22.50 Uhr, danach kommt SmackDown. Auf dem High-Class Entertainment Channel Pro7 Max. Ach nee, ich gucke Pro7 Fun, gucke ich tatsächlich ab und zu. Da kommt nämlich Saturday Night Live und das nehme ich mir ab und zu auf. Ja, also weil das meine Euphorie jetzt schon wieder verflogen. Pro7 Fun ist cool, Pro7 Max, naja. Klingt auch schon so ein bisschen doof. Max, ne? Wahrscheinlich dann mit deutschen Kommentatoren. Ich meine, die Jungs können wahrscheinlich nichts dafür. Ich vermute, dass das eine Vorgabe, es muss bestimmt eine Vorgabe der WWE sein, dass die ganzen Moves auf Deutsch aussprechen müssen, oder? Das muss eine Weltschwergewichtstitel und so, das muss eine Vorgabe der WWE sein, muss. So kann ja und die sagen sich wahrscheinlich da in Cupertino, hätte ich fast gesagt. Ja, in da Stanford. Sagen sie sich gar nichts. In Cupertino fragen sie sich gar nichts mehr. Die haben jetzt ordentlich einen Haufen Kohle von mir, die sollen wir jetzt bitte ein bisschen strampeln. Die denken sich wahrscheinlich, Alter, das muss schön zugänglich sein bei den Kindern. Sag mal ruhig Weltschwergewichtstitel und so eine Geschichte. Dabei, gerade bei so 10-Jährigen oder so, lass es doch alles schön auf Englisch, weil ist doch cool, weißt du? Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Also, ich meine, du kannst manche Sachen schon eindeutschen oder erklären. Vielleicht macht das sogar noch mehr Sinn, wenn du erklärst, was ein Undertaker ist, ja, oder was... Jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber du weißt natürlich, was ich meine. Also, ich meine, Hell in the Cell kann man ja auch erklären. Nennen die das jetzt irgendwie das die Hölle in der Zelle, dieses Match oder so? Also, ich weiß, dass sie Money in the Bank Koffer auf der Bank oder so, Geld auf der Bank. Geld auf der Bank, sagen sie wirklich, ich glaube. Ja, das geht nicht. Also, das ist halt echt ein Problem, weil du damit das Produkt ins Lächerliche ziehst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil es heißt halt nun mal so auf Deutsch, ist mir schon klar. Aber wenn sich das ein normaler Mensch anguckt, der fässt sich halt an den Kopf. Also ist halt so, du kannst manche Sachen einfach nicht eindeutschen aus dem Englischen. Nein. Weil Money in the Bank bedeutet ja nicht übersetzt Geld auf der Bank. Natürlich, wörtlich schon. Ja. Aber es ist ja mehr so ein flapsiger Satz wie, ich habe noch was in der Hinterhand. So sagt man das ja auch. Money in the Bank bedeutet ja auch, ich habe noch was in der Hinterhand. So. Also es hat so eine zweideutige Bedeutung im Endeffekt. So, ja, also, ja, gut, dieses deutsche Kommentatorenthema, das kann man sich eigentlich auch sparen, weil es eh für den Arsch ist. Aber auf jeden Fall kann man das ja auch, gerade Wrestling oder so, auch MMA, es lebt ja auch, finde ich, so ein bisschen davon, dass es halt aus den USA kommt und ein bisschen cooler ist, so, dass es, Ja, ja gut, halt die meisten Leute werden sich angeguckt haben und auf Englisch gehört haben. Also, es, oder nee, das stimmt eigentlich nicht, wenn jetzt da irgendwie, aber 22:50 Uhr, da guckt auch kein Kind mehr. In der Regel jetzt Fernsehen. Also da kommt dann Main Event um 22:50 Uhr. Ich weiß es nicht. Ich habe damit ein Riesenproblem mit deutschen Kommentatoren. Und wie gesagt, ich möchte die jetzt hier nicht irgendwie runter machen, dass die keine Ahnung haben von Wrestling und so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber die Art und Weise, wie die mir Wrestling präsentieren, ist halt nicht die Art und Weise, wie ich Wrestling präsentiert haben möchte. Das ist schon schwierig, was da Michael Cole manchmal abliefert. Und von Jerry Lawler möchte ich gar nicht reden. Das ist eine absolute Katastrophe. Jerry Lawler ist für mich das Schlimmste, mit das Schlimmste, was es jeden Montag gibt bei Monday Night Raw. Ja. Gott sei Dank sagt er so wenig. Ja, ich hoffe jedes Mal, dass wenn sie da hinschalten, dass er irgendwie nicht mehr da ist. Irgendwie, ach so, dass er wieder eine Herzattacke kriegt. Das muss ja nicht mehr sein, aber dass er selber einsieht. Also, das ist einfach eine Katastrophe mittlerweile. Und wenn man dann alte Sachen sieht, wie Jerry Lawler damals drauf war, dann denkt man wieder, mein Gott, wie kann man einen eigentlich geilen Charakter so runtermachen? Er würde halt so geil auch in diese Rolle noch heute passen, weißt du, wenn da die Diven kommen und er dann ganz offen seine Geilheit zutage tragen könnte. Mhm. Das wäre halt viel geiler als das, was er jetzt so macht. So diese Schmierige, dieser nette Opa-Schmierlappen, komm, setz dich mal auf meinen Schoß-Typ. Also, ist ekelerregend, der Typ, wirklich. Ja. Ach so, wie fandst du Lillian Garcia als Ringsprecherin zum ersten Mal jetzt? Super. Ja, also, ich fand's auch gut. Was heißt super? Ein wesentlich besser als Justin Roberts natürlich vorher. Das ist ja völlig klar. Ja, ich glaube, das war diesen Freitag den Podcast von Chris Jericho gehört. Da war The Miz und Justin Roberts zu Gast. Und Justin Roberts war ja auch schon mal bei Colt Cabana und der wirkt jetzt nicht wie ein komplettes dummes Schwein, aber irgendwie geht er mir trotzdem auf den Sack. Und ich habe festgestellt, dass The Miz und du, ihr seid im Endeffekt die gleichen Typen. Was? Ihr seid der gleiche Typ. Wer ist denn du? Du bist du. Wer denn sonst? The Miz und ich, wir sind die gleichen Typen. Musst du den Podcast mal hören von Chris Jericho, da kennst du dich wieder. Wieso, was hat er denn erzählt? Wieso kenne ich mich denn da wieder? Was ist denn das für eine despektierliche Aussage hier von dir? Es ist nicht despektierlich, sondern es ist nur dann despektierlich, wenn du sie despektierlich aufnimmst. Hör dir doch erstmal den Podcast an und dann weißt du Bescheid. Aber sag mir doch die Kernessenz deiner... Gibt's nicht, das ist so das komplette Auftreten, das hat mich sehr an dich erinnert. Was soll denn das heißen? Gar nichts. Natürlich heißt das ist schon... Ich weiß ja nicht, was er da erzählt hat. Ist das ein negatives Auftreten oder ein positives? Ich fand's lustig, so, also wie er sich da präsentiert hat, also zum Beispiel hat Chris Jericho, das ist jetzt nicht typisch Chris, also nicht du, aber er zum Beispiel, Chris Jericho stellt Justin Roberts eine Frage und Justin Roberts kam wirklich eigentlich nie über zwei Worte hinaus. Immer sofort kam dann The Miz und hat was dazwischen gesagt, aber das meinte ich nicht. Ich meinte mehr, was The Miz so über sich erzählt hat und so, das hat mich schon sehr an Chris erinnert. Also das muss man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Das gibt's doch gar nicht, jetzt hör mal auf, ich höre nachher rein. Das musst du machen. Es ist nämlich ein schöner Podcast gewesen, muss man dazu sagen. Apropos Podcast. Ja. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir dank eurer Unterstützung, ich habe das gelernt bei diesen ganzen Podcast One Productions, dass man da immer wieder dazu sagen muss, wie geil man eigentlich ist. Dank euch waren wir auf Platz 2 in den Top 300. Ich habe keine Ahnung, was die Top 300 sind bei iTunes, aber so sagt Jim Ross auch immer. Die Top 300 Sportcharts waren wir auf Platz 2. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war nur ein Podcast besser als Non-PG, das war MMA Radio. Aber gut, kann man natürlich auch nichts machen. Aber, ach, scheißegal. Ja, ich weiß, wir bedanken uns alle recht herzlich bei Patman, weil ohne Patman würde uns gar keiner hören. Wir sind so froh, dass wir von Patman einmal erwähnt wurden, denn das führte jetzt dazu, dass jeder diesen Podcast hört. Davor hat sich eigentlich keiner dafür interessiert. Im Endeffekt hoffen alle auf eine Surprise irgendwie Appearance von Christoph Jordan und wie heißt er, Philipp Jordan und Timo, aber leider Gottes muss ich euch wollte ich absagen. Überhaupt nicht hin, weil du so ein despektierliches Arschloch bist. Ja, so kennt man mich. So kennt man mich. Du hast eine relativ negative Unterschwellierung heute hier am Tage. Das stimmt nicht. Wie kommt das? Das stimmt nicht. Bist du heute mit dem falschen Bein aufgestanden? Nö, mir geht's hervorragend. Ich habe heute den ersten Schnee erleben dürfen. Also mir geht's super. Dazu auch noch passend Mick Foley's Hemd. War ja alles top für dich heute. Heute war alles tipptopp. Kann man nicht anders sagen. Hast du noch bei Raw irgendwas erlebt, was du mit uns teilen möchtest? Ja, bestimmt. Muss ich mal reingucken. Eigentlich hatte ich da was. Ich kann auch sagen, falls es jemand nicht mitbekommen hat, dass die Befürchtungen von Chris wahr werden. Paige wird in Zukunft bei Total Divas zu sehen sein, zusammen mit Alicia Fox. Und es gibt so Gerüchte, dass Naomi und, wer war das noch? Naomi und irgendeine andere Pfeife, so ein bisschen Summer Rae? Ja, ja, ich glaube, Naomi und Summer Rae, da sind sie wohl nicht mehr so heiß drauf auf die Tussis, die sollen so ein bisschen abgeschoben werden, aber ja, für Total Divas geht das Rating ja auch nach unten. Mal gucken, wie lange sich das noch halten kann. Ja, ich bin großer Fan. Mit Season Finale. Natürlich, wenn Paige dabei ist, dann werde ich jede Folge mir auf Videokassette kaufen. Da freut sich die WWE, dass sie wieder einen Abnehmer gefunden hat für die alten Dinger. Damit ich sie schön haptisch zu Hause habe und mir sie niemand mehr wegnehmen darf. Denn Vote for Paige, the movement is on the roll. Das ist It's on the roll, Ricky. Hast du denn jetzt nochmal was gefunden wegen Raw? Ich habe gerade hier den Report nochmal, bin ich am durchscrollen und ich muss leider gestehen, nein. Vielleicht kommt nachher noch was mit den Fragen irgendwie auf oder mit den Rankings. Deswegen Erinnerung hoch. Ja, genau, die alten Erinnerungen, dass man dann nochmal dasteht und sich einfach zusammensetzt und so ein bisschen da über die alte Zeit redet, das kann natürlich passieren. Jederzeit eigentlich. Reden wir jetzt über NXT? Was sagst du? Reden wir jetzt über NXT? Nö, ich wollte jetzt nicht explizit über NXT reden. Fand's wieder eine ganz ausgezeichnete Sendung. Das ich muss man dazu sagen, ja. Äußerst gut, 45 Minuten unterhalten von A bis Z, von Charlotte gegen Becky Lynch, von Baron Corbin, der wieder in, ich weiß gar nicht, ob die Uhr schon angesprungen ist, so schnell gewonnen hat. Ich finde den nicht schlecht, den Burschen. Wie fandest du das Debüt, das In-Ring-Debüt von Carmella? Fand ich ganz okay. Also es war jetzt halt keine wrestlerische Glanzleistung oder so, aber ich sag dir, warum uns beiden die Show wieder gut gefallen hat. Ja. Jedenfalls glaube ich das. Und zwar war das die erste Show, die wieder vor einem anderen Publikum stattfand. Also von den neuen Tapings. Mhm. Und irgendwie wirkte die Crowd bei den zurückliegenden Shows jetzt, die letzten zwei, drei, irgendwie so ein bisschen ausgebrannt. Und ich habe gelesen, dass die Tapings entweder direkt nach Takeover oder so einen Tag nach Takeover gemacht wurden. Und vielleicht war da einfach die Crowd so ein bisschen durch. Weißt du, dass der Höhepunkt dann schon durch war? Ich weiß es nicht genau, aber es wirkte auch, dass die Crowd so wieder viel mehr Spaß hatte mit dem Wrestling-Produkt. Also NXT braucht man nicht drüber reden, das ist eine sichere Bank. Selbst wenn es mal nicht ganz so gut ist, es sind halt dann nur 45 Minuten und es ist immer noch prozentual genügend dabei, auf das man sich halt freut. Das finde ich schon stark. Hast du es eigentlich mit... Ich fand, mir ist dann irgendwie auch aufgefallen, dass einige absolut fit fürs Main-Roster sind. Ja, ja. Also eine ganze Handvoll. Und da frage ich mich halt, warum sind die da? Ich bin froh, dass sie da sind, damit ich mir diese tolle NXT-Show angucken kann. Und es ist auch so toll, ich muss ganz ehrlich sagen, ich scheiß auf Kenta. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kenta, wenn er das jetzt hört, ich glaube, sein Deutsch ist besser als sein Englisch, er soll sich ficken gehen, ganz im Ernst. Er geht mir jetzt schon auf die Nüsse, das muss ich einfach so sagen. Der ist nicht gemacht für die ganze Soße da in der WWE. Aber was da noch alles ansteht mit Kevin Steen und mit Prince David. Wie ist sein Finn Balor? Ja, ja. Ja, da freue ich mich drauf. Und wer war der Dritte im Bunde, der noch kommt? Da war doch noch einer. Oder kannst du nicht sagen, ich weiß es nicht mehr. Nee, das sind halt nur die beiden. Sami Zayn war es, Adrian Neville. Ja. Aber die sind schon da. Oh ja, die sind schon da. Und ich weiß halt, das Produkt macht mir schon so einen Spaß. Und ich weiß, irgendwann kommt da Kevin Steen, marschiert da ein und ich werde ihn abfeiern. Und irgendwann kommt da Prince David und ich werde ihn auch abfeiern. Und die Bilder, die ich bei den NXT House Shows gesehen habe von Finn Balor, diese ganzen Namen, da habe ich so einen Bock drauf und es wird so gut. Und ich bin gespannt. Also das Produkt kann nur besser werden. Und ich glaube schon, dass wenn der eine oder andere dann ins Main-Roster geht, dass das auch gut kompensiert wird. Und ich finde, mit Tyson Kidd machen sie es ja auch ganz smart. Der war ja jetzt auch beim Main-Event. Der hat verloren gegen R-Truth. Dass sie das so ein bisschen fließend machen, dass der immer noch bei NXT ist, dass er dann jetzt auch ins Main-Roster geht. Wobei Tyson Kidd ja wahrscheinlich ein Sonderfall ist, weil der ja schon damals mit diesem Sohn von British Bulldog da auch im Main-Roster war. Aber da könnte ich auch mit ganz gut leben, dass sie dann dennoch immer noch bei NXT weiterwirken. Aber ey, dieses NXT-Ding ist großartig. Enzo Amore und sein Big Cass, ich feiere die so ab. Die sind so cheesy und ich feiere die so ab. Ich feiere da so viel ab. Und Ricky, ich muss ganz ehrlich abschließend nochmal sagen, ist meine Lieblings-Wrestling-Show. Mit Abstand. Kann man schon so sagen. Also Tyson Kidd finde ich ein Skandal eigentlich fast mittlerweile, dass der nicht in den Hauptshows ist, weil er halt eigentlich alles hat. Man hat früher immer gesagt, er hat nur die In-Ring-Skills. Nur Skill, ja. Und das ist aber nicht so. Er hat definitiv auch das Mic-Work. Er kann locker, aus meiner Sicht kann der eine Main-Event-Fehde bekommen. Der hat einfach alles, der hat den Look, der hat die In-Ring-Skills, der hat das Mic-Work, du brauchst natürlich die richtige Rolle für ihn. Ich finde ihn hervorragend. Ich finde, Tyson Kidd ist wirklich jemand, der, wenn es doof läuft, verpasst man da was Großes. Ich glaube wirklich, dass man bei dem was Großes verpassen könnte. Der hat auch eine geile Präsenz, finde ich. Ich habe das schon mal gesagt, vor vielen, vielen Jahren, als noch Cult of Personality am Start war, da war ich nämlich in Frankfurt bei einer Hausshow und da hat Daniel Bryan gegen Tyson Kidd und Justin Gabriel ein Three-Way-Match. Kann man sich natürlich vorstellen, dass das ziemlich geil war. Ja. Und die Überraschung war für mich eigentlich, weil damals war für mich Justin Gabriel hätte ich höher gewertet als Tyson Kidd so. Mhm. Ja, weil es war halt gerade so nach Nexus ja auch und so. FCW-Champion und sowas, ne? Ja, naja, und vor allem, es war gerade Nexus vorbei, die Nexus-Storyline. Also da war ja eigentlich schon noch so ein bisschen höher angesehen. Aber das Ding war, dass Tyson Kidd eigentlich das Highlight dieses Matches war. Also Daniel Bryan, wie immer, auch großartig, aber da wusste man ja, was einem so erwartet. Und man wusste, dass Daniel Bryan wahrscheinlich der beste Wrestler ist, der mit damals auf der Tour war. Und aber Tyson Kidd hat mich von seiner In-Ring-Präsenz so überzeugt. Also, dass er einfach nicht weggucken konnte, was der gemacht hat. Und das ist ja eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass der auch bei den TV-Shows was reißen kann. Und ich finde, bei NXT zeigt das, bei Main Event zeigt das, bei Raw, bei seinem 2-Minuten-Auftritt, als er das mit den Kopfhörern sich hingesetzt hat, fand ich auch cool. Also, Tyson Kidd als angepisster Snob oder als, ja, so angepisster Letty's Husband. Ja, die Geschichte gefällt mir nicht so. Aber dass er so einen Angepissten halt spielt immer, so ein Miesepeter eigentlich. Das ist my life. Der verkörpert mich letzten Endes. Da passt auch seine Mimik gut zu, ne? Ja, der macht das hervorragend. Tyson Kidd ist großartig. Und zu dem Thema, dass da viele in die Hauptshows könnten, finde ich absolut, gar keine Frage, sind einige dabei. Aber ich sag mir dann, bevor die da jetzt irgendwie untergehen, bei Raw auftreten und keine richtig große Storyline haben, dann sollen sie bei NXT bleiben. Das ist für mich das Hauptproblem. Wenn du in die Shows kommst, brauchst du eine langfristige, gute Storyline. Und da reicht mir halt nicht, du gewinnst eine NXT Battle Royal und schmeißt Wade Barrett beim Royal Rumble raus, so wie sie es mit Bo Dallas gemacht haben. Und da reicht mir halt auch nicht so eine Sache wie mit Big E Langston. Ja, das ist halt nicht nachhaltig. Du brauchst einen richtig großen Plan. Und wenn du den nicht hast, dann abwarten. Irgendwann wird schon was Richtiges kommen. Aber was nützt es, wenn sie dann so enden wie Big E Langston, der auch total over war bei NXT? Die letzten beiden großen Main-Eventer, die nicht jetzt unbedingt Vince McMahons Träumen entspringt, Daniel Bryan und CM Punk, haben es ja im Prinzip so ein bisschen selbst viral geschafft, ne? Also ja, wobei ich der Meinung bin, dass wenn sie nicht wollen, dass du da landest, wo du letzten Endes landest, dann wissen sie auch, wie sie das machen müssen. Ja, klar. Weil nachhaltig, siehst du, funktioniert's ja nicht, hast du ja bei Zack Ryder mitbekommen. Der hat's ja auch geschafft, sich bis zum United States Titel hoch zu pushen, aber jetzt siehst du ja, wo er aktuell ist. Also es ist, es ist immer so eine Sache. Also man muss wahrscheinlich damit leben, dass am Ende Vince McMahon schon noch seine bekannten Typen eher pusht, also ich meine optisch bekannte Typen, als sag ich mal jetzt einen geilen Wrestler wie Tyson Kidd. So. Roman Reigns dann, ne? Wird's wahrscheinlich dann werden. Wahnsinnig schon. Hoffentlich, weiß ich nicht, dass der irgendwie im Flugzeug abstürzt auf dem Weg zur nächsten Raw-Ausgabe oder also so. Jetzt wird's aber makaber. Das stimmt, aber zu Recht. Das mit WWE.org habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das ganz lustig fand. Da hat doch einer WWE.org sich unter den Nagel gerissen. Die WWE hat ihn verklagt. Er musste die Seite dann auch irgendwie abgeben. Wollte eigentlich irgendwie so ein Deal rausschlagen, dass die WWE ihm $50,000 überweisen. Das hat er dann, haben sie aber natürlich nicht gemacht. Und jetzt hat er angefangen zu drohen. Er hat gesagt, so ihr Wichser, ich werde mir jetzt alle Webseiten besorgen, die irgendwas mit WWE zu tun haben, irgendwelche Namen, da stelle ich dann lauter Pornos und Gewaltvideos drauf. Und wenn er damit ein Problem hat, dann können wir uns mal persönlich treffen und uns in die Fresse hauen. Fand ich eigentlich ganz geil, den Typen. Der sitzt irgendwo in Malaysia, ist dann wahrscheinlich so ein 1,40 Meter großer alter Malaysianer oder wie die sich nennen. Ja, oder auch einer, der irgendwie damals aus Skandinavien von Pirate Bay geflüchtet ist. Ja, genau, das ist tolle Doku. Ich hätte gesagt Childish Gambino, aber der hieß ja anders. wie hieß denn der? Julian Assange. Assange, so. Ja. Ganz schlimmer Film, Inside WikiLeaks. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Hast du auch gesehen, ne? Nee. mit Cumberbatch in der Hauptrolle. War ganz schlimm. Ja. So, dann Daniel kommen wir zu den Hörerfragen. Das sind wieder so viele. Hörerfragen! Dass wir gar keine Zeit verlieren wollen, sind schon wieder 50 Minuten in der Sendung und gefühlt kommen jetzt nochmal 120 dazu. Leon hat gefragt, kann ich euch nicht sagen, was er gefragt hat, die Seite geht nicht auf jetzt. Leon hat gefragt, Eden wird neue Raw-Ringsprecherin, eure Meinung dazu? Ja, Leon, das ist ein Schuss in den Ofen gewesen. Eden wurde nicht neue Raw-Ringsprecherin und also meine Meinung wäre auch gewesen, das ist eine Frechheit. Ja. Auch. Was willst du dazu sagen? Kannst du nichts sagen? Ja, kannst du nichts sagen, weil es ja eh nicht eingetreten ist. Also, ich finde Eden als Ringsprecherin nicht gut. Sie kann gut kommentieren und so, nicht kommentieren, Interviews führen und so. Das kann sie ganz, ganz gut machen. Sieht so ganz niedlich aus, aber als Ringsprecherin, nee, nicht mein Ding. Da finde ich sogar den, wie heißt der manchmal auch Main Event mit kommentiert, der auch bei NXT mal war. Byron Saxton? Ja, den finde ich als Ringsprecher auf jeden Fall besser als Eden. Ja, ich auch. Ja. Geronimo, TNA Sucks, hat geschrieben, Tyson Kidd scheint ja nicht nur bei mir gut anzukommen. Ja, Mensch, als ob er die Sendung gerade live hört. Ihr mögt ihn wohl auch ganz gerne. Was denkt ihr, kann Tyson Kidd den Durchbruch in der WWE doch noch schaffen? Ich finde, er hat enorm an Charisma gewonnen. Sein Mic-Work ist deutlich besser und über die In-Ring-Skills brauchen wir ja wohl nicht zu reden. Man könnte meinen, wir lachen, weil du dich beim Mic-Work versprochen hast? Nee, weil genau das die Punkte waren, über die wir gerade gesprochen haben. Deswegen musste ich lachen. Also eigentlich. Ich weiß nicht, wie viele Fragen du noch auf Lager hast, aber gefühlt ballern wir jetzt jede in einer Sekunde weg. Nee, ein Ding möchte ich noch kurz aufgreifen, nämlich die Hauptfrage, die Kernfrage eigentlich, ob er es überhaupt in der WWE noch schaffen kann. Nein. Weil das ist ein interessantes Thema. Du sagst nein, ich denke absolut schon. Nein. Ich glaube schon, dass er es schaffen kann, und zwar aus dem Grund, weil die WWE Content braucht mit diesem Network und sie haben viele Stunden zu füllen und du kannst nicht immer nur dieselben Typen pushen. Und du brauchst auch frische Paarungen und es werden auch Leute wegfallen, es werden Leute sich verletzen, es werden Leute die Stiefel an den Nagel hängen und ich glaube schon, dass wir so eine kleine Veränderung sehen, was die wichtigen Hauptcharaktere angehen, allein schon wie die optisch gebaut sind und so weiter und so fort. Das ist ein Tyson Kidd dann vielleicht wieder eine Chance hat, eine wichtige Fehde oder überhaupt mal einen Main-Event-Spot zu bekommen. Nee, also ganz ins Main-Event wird er es nicht schaffen, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber wenn er ist zu gut dafür, dass man sagen kann, dass der keine Chance hat, finde ich. Wenn er so jetzt sich weiterentwickelt, wie es ist, auch mit dem Mic-Work und auch mit dem Charisma. Es fing ja so an mit dem zweiten NXT-Takeover, ne, mit diesen Vignettes. Wo er ein bisschen mehr gequatscht hat und so. Das ist natürlich alles wirklich gut, aber ich glaube nicht, dass er es bei Raw oder so ins Main Event schafft oder bei einem Pay-Per-View oder sowas. Das glaube ich nicht. Ja, also wie gesagt, Stand heute ist es schwer vorstellbar, aber ich sehe es halt einfach so, dass sie viele Leute brauchen, um halt einfach Content zu erzeugen. Das wird eines der großen Probleme für die WWE in den nächsten Jahren werden, genügend Content für ihr Network zu kreieren und das Produkt einfach interessant zu halten, ohne einfach was Neues zu machen, außer Main-Event und NXT. Da muss irgendwas noch kommen. In der Breite musst du gut aufgestellt sein, ne? Bin mal gespannt, ob sie sich da noch was aus den Fingern saugen. Ja. Laszlo hat geschrieben. Ja. Was haltet ihr von den... Ach so, genau, ja. Jetzt habe ich vergessen, das Video anzuklicken. Aber ich weiß, was er meint. Ich weiß nicht, ob du davon auch mitbekommen hast. Lucha Underground, hast du davon mal was gehört? Bilder habe ich mal gesehen bei Bleacher Report. Und was wir von diesem, von ihrem Konzept halten, jetzt klicke ich doch noch mal kurz auf das Video. Es scheint nur eine Promo zu sein. Also ich habe davon auch mitbekommen und ich habe auch mitbekommen, dass sie ja jetzt so Intergender, oder wie nennt man das, wenn Frau gegen Mann antritt beim Wrestling-Match? Ja, Intergender-Matches bestreiten wollen und so, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde diese Liga definitiv oder diese Promotion nicht großartig verfolgen, weil aus meiner Sicht gucke ich schon viel zu viel Wrestling. Also ist jetzt nicht so, dass da noch irgendwo Platz wäre und möglicherweise ist das ganz gut, aber gefühlt ist auch alles ziemlich geil, was in Japan passiert und trotzdem gucke ich seit Jahren nicht an. Also möglicherweise ist es was Okayes. Was soll man eigentlich sagen zu Lucha Underground? Eigentlich erklärt sich das ja schon selber vom Namen. Wer darauf steht, auf Lucha Libre, wird mit Sicherheit da fündig werden und gute Matches. Die Bilder, die ich gesehen habe, das ist halt so dieses alte ECW-Feeling, Hammerstein Ballroom-mäßig, aber dann mit Luchadors nur. Ja, so richtig, mich hat's halt, sag ich mal, nicht so sehr angesprochen, dass ich sage, da gucke ich mal rein. Also auch zeitlich bedingt, ganz klar. Ja, zeitlich bedingt ist es halt wirklich schwierig, papierig. Deswegen, also als Lucha Libre-Fan muss man sich es wahrscheinlich mal angucken. Und wer es dann getan hat, der kann sich ja bei uns melden. Ja. Jetzt kommt eine etwas längere E-Mail vom Sebastian. Hallo Ricky, hallo Chris. Ihr seid einfach die Besten. Mehr muss man wirklich nicht sagen. Das ist richtig. Aber nachdem in der Zwischenzeit schon einige Hörerbriefe vorgetragen wurden, muss ich nun doch mal nachfragen, ob meine Postkarte aus dem Urlaub überhaupt angekommen ist. Ich hoffe, sie ging nicht irgendwo auf dem Weg verloren. Sie ging auf dem Weg verloren, Chris. Und zwar auf dem Weg von meiner Frau zu mir. Der Sebastian hat uns nämlich eine Postkarte geschickt. Du erinnerst dich, als wir im Sommer dazu aufgerufen haben, an MMA Radio Postkarten zu schicken. Ja. Und er hat eine geschickt von der Frauenkirche in Dresden mit einem wunderschönen blauen Himmel. Ja. Und meine Frau hat die aus dem Postkasten geholt. Und meine Tochter hat die Postkarte gesehen und fand die so schön mit diesem blauen Himmel. Hat sie gegessen? Hat sie sich unter den Nagel gerissen. Das ist ja also wirklich, das ist ja Anarchie bei euch. Jetzt muss ich erstmal vorlesen, was auf der Postkarte steht. Da steht Briefzentrum Wernigerode. Nein. Viele Grüße aus dem Urlaub. Ja. Auf MMA Radio bin ich bei einer planlosen Suche auf iTunes gestoßen. Obwohl ich einen Cast zum Thema Joggen finden wollte. Aha, kocht mal wieder was, sagt er. Ja. Ansonsten nochmal vielen Dank für die Workout-Beats, die mich beim Halbmarathon über die Ziellinie getragen haben. Hoffentlich bis zum nächsten Hörertreffen. Euer Sebastian. Das ist die Postkarte von Sebastian. Also Sebastian, tut mir leid. Wir werden nächstes Jahr nochmal eine Postkartenaktion starten. Ich denke auch. Fat Boys Run kannst du dir mal anhören. Unter anderem mit dem Filippo. Ja, das geht mir so auf den Sack, dieses Rumgeplacke von dem Vogel. Du echt. Das war einfach nur ein Tipp, wenn er auf mein Tipp, du kannst ja auch mal ein Video angucken, wie rennen fette Wichser durch die Gegend. Das findest du bestimmt auch irgendjemanden. Fette Wichser rennen durch die Gegend oder so. Fette Wichser rennen durch die Gegend, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, würde ich mal reinhören. Ja. So, dann schreibt er, da mich Wrestling kein bisschen interessiert, höre ich natürlich trotzdem jede Folge, um nicht zu verpassen, was bei euch sonst so los ist. Ja. Ach so, Mensch, das war in Klammern geschrieben, ich Idiot. Also ich muss es nochmal anfangen. Du hast mir jetzt aus der Ruhe gebracht, wieder mit dem scheiß Jogging-Dreck da. Jogging-Scheiß-Podcast. Da mich Wrestling kein bisschen interessiert, kann ich leider keine qualifizierte Frage stellen. Deshalb halte ich mich allgemein. Erstens, wird es wieder neue Workout-Beats geben oder werden die nur auf einer anderen Plattform als Soundcloud und Mixcloud hochgeladen? Nee, die werden auf keiner anderen Plattform hochgeladen. Workout-Beats, fehlt mir aktuell die Zeit dafür. Hätte selber wieder Lust, einen neuen Mix zu machen, so für mich zum Joggen. Aber ich habe einfach keine Zeit. Muss ich leider so ein bisschen vernachlässigen. Und kannst ja mal bei Padman reinhören. Was mit dir heute los ist? Nee, ich gebe dir nur Tipps. Ja. Lebt das Leitmedium noch? Nein, das Leitmedium ist beendet. Ich werde da definitiv nichts mehr machen, aber kannst ja mal bei Happy Day reinhören. Das ist ja super gut, der Typ heute. Drittens ist super, die Jamie Oliver Pfeffermühle wieder aufgetaucht. Nee, die ist nicht aufgetaucht, aber da kannst du ja mal beim Mobscast nachfragen. Genau, die ist beim Mobscast oder im Fundus von Timo, wenn er die neue Batman-Ausgabe vorbereitet. Viertens, also, das ist, würdet ihr Zeitfaktor, Talent, Fitness etc. außen vor selbst gerne eine Kampfsportart ausüben? Wenn ja, welche? Ich hatte vor einigen Wochen mal intensivere Gespräche mit jemandem, der Jiu-Jitsu gemacht hat, und da habe ich mir gedacht, das ist ganz schöner Stress. Seitdem ich diese Gespräche geführt habe, eigentlich eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, wenn überhaupt, wäre es nicht so eine Geschichte wie Boxen, das ist mir zu blöde, sondern eher sowas wie Jiu-Jitsu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ich mit einem 9 Jahre Profi darüber gesprochen habe, habe ich mir gedacht, oh nee, so geil ist doch nicht. Also ich schließe es aus. Ich bleib beim Joggen. Ich würde gerne eine Kampfsportart ausüben. Ich habe früher Judo gemacht und das würde ich auch gerne weitermachen. Aber auch da fehlt mir leider die Zeit für. Also nein. Judo oder ja, Jiu-Jitsu würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr anfangen. Da ist mir das auch zu blöd, das alles auswendig zu lernen. Die haben ja auch so bekloppte Namen und alles. Ja. Würde ich mich über eine Beantwortung im Podcast freuen? Wahrscheinlich ist das Problem ist, wenn ich die E-Mails kopiere und in Workflow reinhacke und irgendjemand hat auf Enter gedrückt, währenddem er diese E-Mail geschrieben hat, dann öffnet der jedes Mal so einen neuen Punkt bei Workflow. Und das reißt manchmal komplette Sätze auseinander. Das muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das ist nämlich eine Katastrophe beim Lesen, wenn da jedes Mal ein neuer Absatz anfängt mit einem Satz. Und du denkst, der Satz ist eigentlich beendet oder hat einen anderen Zusammenhang. Gut, Sebastian, ich denke, wir haben alles soweit beantwortet. Und falls noch irgendwelche Fragen offen sind, hier mein Tipp, einfach mal bei Zillow Leute nachfragen. So. Die kennen genug Dokus, die haben auf alles eine Antwort. So sieht's aus. RD fucking. Was ist denn mit dem Typen halt los? RD fucking F. Moin Chris, moin Ricky. Moin Bitch. Er hat's andersrum geschrieben. Moin Ricky, moin Chris. Welches WWE-Personal würdet ihr derzeit rausschmeißen, beziehungsweise durch wen würdet ihr dieses ersetzen? Derzeit laufen einfach zu viele Hampelmänner in der Company rum. Oder wäre bei einigen einfach nur ein Gimmickwechsel erforderlich? PS, Chris, spezieller Freund, muss wohl... Das verstehe ich jetzt gerade nicht. PS, Chris, spezieller Freund, Freund in Anführungsstrichen, muss wohl voll der Hajo. Verstehe ich nicht. Kannst du das irgendwie, ist das Jugendsprache? Ich schick's dir mal, den Satz. Ja. Vielleicht trage ich's nur falsch vor, aber hier steht PS, Chris, spezieller Freund, muss wohl voll der Hajo, sein? Der Hajo sein? So, auf geht's, hat er noch geschrieben. Gruß, RD fucking F. Tja, wen würde man rausschmeißen? Also direkt rausschmeißen würde ich, glaube ich, erstmal niemanden, weil das Roster mir zu dünne ist. Ja. Ja, pass mal auf, du musst ja auch so dran gehen. Du kannst ja bestimmt 40 Leute entlassen, oder sagen wir mal 15 Leute entlassen, um Kosten halt zu sparen. Und dann würde ich, glaube ich, bei TNA shoppen gehen. Was eigentlich paradox ist, weil damit würdest du ja auch gleichzeitig stärken. Aber ich würde schon den einen oder anderen Burschen mir, glaube ich, von TNA dann shoppen. Ja, es gibt Leute, die ich bei TNA auch gut finde, aber also so direkt, dass mir irgendjemand... Also, als Typ so sehr auf den Sack geht, dass ich ihn bei der WWE rausschmeißen würde, fällt mir jetzt eigentlich spontan niemand ein. Der Undertaker ein. Ja, klar, aber das ist ja, löst sich irgendwann biologisch. Nee, aber jetzt mal ehrlich, also gut, klar, so Typen wie Kane und so, aber ich meine, die würde ich halt auch nicht rausschmeißen. Warum sollst du die rausschmeißen? Ich finde, so ein Kane als so ein General Manager, das kannst du mal machen. Der soll nur keine Matches beschreiten, weil das ist ja... Also ich glaube, wenn der Undertaker ein Kane-Match angucken würde, da würde er freiwillig sofort in die Kiste steigen. Also so langweilig, wie die Dinger sind. Ja, und dieses... welches WWE-Personal würde ich rausschmeißen aktuell? Aber fällt mir wirklich nicht... Diven fallen mir da ein, ja. Ich werde Rosa Mendes sofort entlassen. Das ist ein Witz. 8 Jahre Wrestling und im Endeffekt ist man schon froh, wenn die einfach nur einen Entrance hinbekommt. Von einem richtigen Match ganz zu schweigen. Und da gibt's ja einige, die echt schwach sind. Noch dafür, dass sie schon relativ lange dabei sind. Excel fällt mir da jetzt ein. Den würde ich sofort fristlos entlassen. David Otunga, der scheint wohl noch unter Vertrag zu sein. Den würde ich sofort entlassen. Die El Torito würde ich sofort entlassen. Die sowieso beide Maskenmänner da würde ich entlassen. Wobei Hornswoggle würde ich mal lassen, weil ich ganz persönlich kein Problem damit habe, wenn er alle 3 Monate mal irgendwie so ein Comedy-Auftritt hat. Sowieso würde ich da die anderen beiden Mexikaner entlassen oder Puerto Ricaner, die sich jetzt als Mexikaner ausgeben. Aber da würde ich einen Gimmickwechsel zum Beispiel bevorzugen. Ach ja, als was Primo denn? Primo und Epico würde ich als ganz normale Wrestler darstellen, so wie du sie zum Beispiel bei Ring of Honor auch einsetzen würdest. Great ganz Khali würde ich entlassen, Heath Slater würde ich entlassen. Heath Slater ist großartig. Den finde ich, den Heath Slater hat es bei mir fast in die Top 5 geschafft diese Woche. Was hat denn der gemacht diese Woche? Ich finde, wenn der bei der JBL-Show auftritt, ich finde ihn großartig. Ich finde diesen Typen phänomenal mit dieser komischen Stimme, die er da hat. Und ich finde, er spielt diese Jobber-Rolle hervorragend. Der wirkt auch überhaupt nicht angepisst irgendwie, dass er jetzt da als Jobber auftreten muss. Das ist ein Typ, den sehe ich unheimlich gerne. Aber man muss natürlich dazu sagen, genauso wie er jetzt eingesetzt ist, ab und zu mal 2-3 Minuten Das reicht. Also bloß nicht, weißt du, man muss ja fast sich schon Sorgen machen, wenn andere Leute das auch gut finden, dass er dann irgendwann einen prominenten Platz bekommt in der WWE und, weißt du, dann geht das ganze Ding wieder nach hinten los. Weißt du, wen ich noch entlassen würde? Nee. Vince McMahon, damit sich der ganze Bums mal neu orientiert. Ja, wahrscheinlich musst du da noch ein paar Leute einen Rattenschwanz mit hinterher entlassen. Die ganzen Ja-Sager. Ja, es gibt nicht diese, es gibt schon den einen oder anderen aus der Undercard, da gebe ich dir natürlich recht, den man entlassen kann, der auch kein großes Loch reißen würde. Und dann bin ich immer noch der Meinung, dass Ryback immer noch Potenzial fürs Main Event hat. Das hat die WWE auch gedacht. Ja, aber sind sie ja selbst schuld, wenn sie zu doof sind. Ja, nee, der hat für mich kein Potenzial. Der kann nicht wrestlen, nicht reden, das ist eine Pfeife. Der hat alles das, was man braucht, um zum Beispiel Karten gut abzureißen bei Raw oder so. Aber nicht um im Wrestling-Ring. Jedenfalls nicht 2014. Es mag sein, dass er 92 ein großer Star geworden wäre, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob er es überlebt hätte im Lockerroom oder ob irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Vogel den platt gemacht hätte da, weil er einfach ein dummes Schwein ist. Ich guck mir gerade die Power 25 Rankings an. Oh, abgeguckt bei uns natürlich, ganz klar. Bei Reds oder was? Gibt's da jetzt die Power 25 Reds? Oh, da müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht, haben sie bestimmt schon, also in der Pipeline ist es definitiv bei ihnen. Ich wollte noch eins zu der Frage sagen von Adi fucking F. Prinzipiell finde ich, hat die WWE schon mit die geilsten Wrestler in ihrem Roster sozusagen. Es gibt natürlich noch vereinzelt Leute, die bei Ring of Honor oder bei, wie hieß der Vogel, den sie jetzt da unter Beobachtung haben, ich weiß es nicht, in Japan gibt es natürlich noch welche, bei TNA gibt es den einen oder anderen, gar keine Frage, aber im Großen und Ganzen ist das der stärkste Roster, den du, glaube ich, so aktuell hast. Und ja, es ist ein Gimmick-Problem, das die WWE hat, ein Gimmick-Problem, und ein Storyline-Problem, aber das bedingt sich ja meistens. Ja. So, Thomas hat geschrieben, hallo 9PG, kann es sein, dass ihr meine Frage vergessen habt oder habt ihr sie ganz bewusst ausgelassen? Thomas, wir haben sie vergessen, aber du wirst es nicht glauben, die kommt danach. Jetzt kommt aber seine neue Frage. Vielleicht könnt ihr sie ja nächste Woche beantworten, aber jetzt kommt seine neue Frage. Ich hätte aber noch eine neue Frage, aber jetzt kommt seine neue Frage. Ihr habt gesagt, jetzt wäre die Möglichkeit da, den IC-Titel zu stärken. Wie würdet ihr das machen? Viele Grüße. Siege, Popiege und den Titel einem wertigen Worker geben. Randy Orton, meinetwegen auch Rusev oder so ein Kaliber halt. Ne? Und dann schön das Ding pushen, vielleicht auch mal Main Event bei Raw um den Titel. Eine schöne Fehde, eine schöne wertige Fehde, den Champion immer gewinnen lassen und den Titel meinetwegen, Dolph Ziggler ist durch das Thema, das ist einfach nur ein geiler Worker, den ich mir gerne angucke, aber der hat im Main Event, glaube ich, keine Zukunft mehr, aber ich würde ihm einfach einen großen Typen geben, nicht unbedingt John Cena, vielleicht auch nicht unbedingt Randy Orton, aber irgendeinem geilen Typen. So, also Chris hat das im Endeffekt schon auf den Punkt gebracht, du musst die Leute, die Matches gewinnen lassen, die sie bestreiten. Ja. Und vor allem musst du natürlich sowas aus dem Weg gehen, dass der Intercontinental-Titel dafür da ist, eine andere Mid-Card-Fehde irgendwie zu pushen oder ins Gedächtnis zu rufen. Also ich kann's nachvollziehen. Also erstens mal würde ich's so zwar nicht machen, aber ich kann's nachvollziehen, wenn der aktuelle WWE-Champion den Intercontinental-Champion besiegt. Aber das sollte natürlich auch nicht jeden Tag stattfinden, sondern es sollte was Besonderes sein. Und ich kann das auch darf damit auch gerne noch, passieren. Ich kann auch damit noch leben, wenn der Nummer 1 Herausforderer auf den WWE-Titel mal den Intercontinental-Titelträger besiegt. Aber ich kann auch grundsätzlich damit leben, dass Cesaro den Intercontinental-Champion besiegt, was dann aber als kompletter Upset dargestellt wird. So, weißt du, nachdem Dolph Ziggler meinetwegen jetzt über Wochen seine Matches gewonnen hat, auch gegen große Gegner, und dann auf einmal ein Cesaro herkommt und wirklich es schafft, den IC-Champion zu besiegen, was ja dann auch wirklich als gewichtige Sache dargestellt werden würde. Damit könnte ich auch noch leben, wenn du es mal machst bei einem starken IC-Champion. Aber so wie sie es jetzt machen, dass Sheamus und Dolph Ziggler regelmäßig ihre Matches verlieren, egal wie, ist natürlich in den seltensten Fällen fair, aber das geht gar nicht, das ist einfach lächerlich. Ja gut, da muss ich jetzt nochmal zurückrudern, du hast natürlich recht, wenn der die ganze Zeit gewinnt und dann gibt's diese Möglichkeit für Cesaro und er gewinnt und daraus entsteht dann ein Titelmatch, das ist okay, klar. Aber prinzipiell würde ich halt wirklich diesen Intercontinental Champion schützen und nicht auch in Tag Team Matches nicht versemmeln oder so. Das, ich würde das einfach versuchen. Guck mal, das ist doch genau der Punkt, wo wir immer wieder sagen, sie haben so viel Zeit zu füllen, dann können sie doch da für sowas kannst du dann Heath Slater nehmen. Dann stell halt so Heath Slaters gegen Dolph Ziggler. Ja. Und Dolph Ziggler hat für mich das Potenzial. Der hat das für mich definitiv. Nur, wenn der halt jede Woche verliert, jetzt hat er, glaube ich, 5-mal in Folge bei einer TV-Show verloren. Mhm. Ja, was soll da jetzt bitteschön bei mir rüberkommen? Also, was soll das für ein Champion sein? Das kann nicht funktionieren, sowas. Also, diesen Titel kannst du ganz einfach pushen, letzten Endes, indem du dem Titelträger Siege gibst und die Fehde, die er bestreitet, dass du die irgendwie frisch hältst und nicht jede Woche gefühlt bei allen drei Shows in irgendeiner Konstellation den in Anführungsstrichen Nummer 1 Herausforderer auf den Intercontinental-Titel gegen den Champion stellst und am besten der Herausforderer auch noch jedes Mal gewinnt. Also da, für mich ist es wirklich das kleinste Problem, diesen Titel over wieder zu, oder ein bisschen mehr over zu bringen, ein bisschen mehr Bedeutsamkeit zu verleihen. Das mit der Storyline ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich schwöre dir, wenn es einfach schon mal nur diese Siege geben würde und man ein bisschen darauf achtet, wie man den bookt, das würde schon um einiges mehr bewirken, als wie wenn du jetzt eine riesen Storyline oder sonst irgendwas dir ausdenkst. Und trotzdem verliert er jedes Mal. Richtig. Jetzt kommt die Frage vom Thomas, die er letzte Woche geschrieben hat. Leider Gottes ist es wieder mit einem Lob versehen. Es tut mir leid, ich kann ja auch nichts dafür. Bevor ich mich jetzt auf den Weg in den Urlaub mache, eine Woche Mallorca, möchte ich euch noch ein kurzes Feedback zur letzten, also praktisch. Hat er sich aber auch verdient. Vorletzten Ausgabe. Mal eine Woche durchatmen, mal den ganzen Stress entgehen. Hat er sich verdient, der Bursche. So ist es. Ich will euch gar nicht wieder allzu viel Honig um den Mund schmieren. Die letzte Ausgabe war richtig gut. Das Warten hat sich mehr als gelohnt. Wie gesagt, die vorletzte Ausgabe. Ja. Danke, dass ihr erneut meine Frage berücksichtigt habt. Ich war übrigens sehr überrascht, dass Chris Page in den Rankings hatte. Daraus resultiert auch folgende Frage an euch. Glaubt ihr, dass die Divas Division mittelfristig wieder an Fahrt aufnehmen könnte? Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Trish-Lita-Fehde und das Raw Main Event Match der beiden. Haltet ihr so etwas in Zukunft auch für möglich? Ja, ich bin überrascht, dass ein gewisses Interesse an der Divas Division habe. Das liegt zum einen an Paige, dass ich mag ihre Art und Weise. Ich finde, sie ist eine sehr attraktive Frau zum einen, was natürlich schon ganz gut ist. Dann finde ich sie eine gute Workerin und ich mag auch ihr Mic-Work jetzt inzwischen. Da hat sie sich auch stark verbessert. AJ Lee dann natürlich ist phänomenal. Mit Charlotte hast du bei NXT eine gute. Mit Carmella eventuell eine, die Potenzial hat. Nee, mit Becky Lynch. Mit Becky Lynch hast du eine, die alles mitbringt, die vielleicht schon so eine kleine Lita sein könnte, die so ein bisschen flippige Maus ist das. Ich weiß nicht, ob sie Micwork hat oder so. Ich habe sie bei NXT noch nicht reden hören. Aber da finde ich schon einige Mädels, die wirklich Potenzial haben. Nettie natürlich, meinetwegen auch Alicia Fox, die mag ich jetzt persönlich nicht so, aber die Divas Division hat Potenzial und ich bin überrascht, dass ich das im Jahr 2014 nochmal sage. Also ich glaube schon, dass die Division 2015, wenn da auch wirklich die ganzen Mädels aus NXT hochkommen, ob das jetzt eine Bayley sein muss, weiß ich nicht, aber ich glaube, da geht ordentlich was, finde ich schon. Sie haben ein paar gute Wrestlerinnen, sage ich, allerdings solange es Total Divas gibt, wird sich da überhaupt nichts an der Divas Division irgendwie ändern. Nichts positiv oder negativ. Das ist eine Division, die genauso wie die Tag Team Division und die anderen Midcard-Titel einfach vernachlässigt wird und das wird auch so bleiben. Der Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk liegt wahrscheinlich auf dem WWE-Champion oder von mir aus dann auf John Cena, sollte er es nicht sein. Oder dann auf Roman Reigns, wenn er wieder da ist. Aber ich glaube, dass diese Division vielleicht, das hat man ja damals schon so ein bisschen vermutet, hilft so ein bisschen, dass in der UFC die Mädels ein hohes Ansehen genießen. Vielleicht könnte das helfen, dass dann die WWE denkt, Mensch, wenn wir da irgendwie so eine Art Ronda Rousey hätten, vielleicht können wir aus der auch irgendwas machen. So. Sie hat ja eine Art Ronda Rousey mit Trish Stratus. Also es geht ja auch im Wrestling. Ja, nee, darüber wollen wir nicht reden. Und es ist ja, wenn ich mal so darüber nachdenke, es ist schon ein bisschen paradox, dass es nicht viele Punkte gibt, auf die ich mich freue, jeden Montag oder jeden Dienstag dann auf Raw zu gucken. Und da ist paradoxerweise, ich weiß nicht, was da gerade bei mir los ist, es ist wirklich Paige. Ich freue mich auf die, wenn ich die sehe und die wieder sich über AJ lustig machen kann. Ich freue mich da wirklich drüber. Also das ist eine der wenigen Sachen. Bei mir gar nicht, überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt keinen Bock auf die Divas Division. Ich habe das 1000 Mal gesehen, es ist immer dasselbe. Das ist so langweilig für mich, weil nichts passiert. Es ist immer dasselbe. Eine der beiden wrestelt. Meistens sitzt Paige am Kommentatorenpult. Ja. Und irgendjemand verliert gegen AJ. Das ist, oder gewinnt dann von mir aus mal, weil Paige, das ist aber alles so, da ist nichts dahinter. Da gibt's keine Geschichte großartig, die da erzählt wird, sondern es ist halt einfach nur, ja, wir waren mal vor, ach, das ist, nee, freu mich nicht drauf. Ist, bei Charlotte ist es so. Wenn Charlotte bei der NXT auftritt, freue ich mich. Aber in der WWE, nee. Hm? Naomi, wer die geile Titten hat, aber sonst niemand. Ja, welche Diven haben für euch wirklich Potenzial zum Topstar? Topstar hat er auch, glaube ich, gemeint. Ja, mit der Charlotte, sag ich gleich natürlich. Ja. Und, wen gibt's denn da bei NXT noch alles? Becky Lynch? Nee, glaube ich nicht. Hat Potenzial, wie ich finde, ganz oben anzugreifen, dann auch im Main Roster. Wie heißt denn die Cheerleader-Tante nochmal? Nein, die hat auch, das sind alle viel zu das Ding ist, für mich muss eine Wrestlerin oder auch ein Wrestler, wenn ich den sehe in einem völlig unbedeutenden Match, dann muss der mein Interesse irgendwie erregen können. So. Und das können die alle nicht. Die können es halt von mir aus weise irgendwie niedlich aussehen oder sowas. Aber nicht, weil sie gut wrestlen, sondern die meisten. Mensch, ist doch eine gute Workerin, hör doch auf. Nee, ich finde, das ist okay, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Haut mich nicht vom Hocker. Gibt's halt schon in der Divas Division. Also, für mich sticht Charlotte heraus. Alles andere ist ein Einheitsbrei, wo es mal ein bisschen bessere gibt, ein bisschen schlechtere, aber im Großen und Ganzen alles besser als wie noch vor 2-3 Jahren, außer vielleicht Rosa Mendes, aber wirklich herausstechen tun für mich so Leute wie Charlotte, AJ, Paige auch, die ist noch jung, da ist auch noch viel möglich. Ich glaube, dass die sich wirklich gerade auch so vom Charakter her noch deutlich weiterentwickeln kann. Die ist ja schon nicht schlecht, aber ich glaube, da geht sogar noch was. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Und natürlich kann es immer mal sein, dass irgendjemand gepusht wird, von dem wir jetzt noch überhaupt nicht träumen. Ja, also was weiß ich, irgendwann ist Alicia Fox wieder Divas Championess oder sowas. Also, aber so richtig jemand, dass wirklich ein Mädel da ist, wo man sagt, die hat echtes Potenzial zum Topstar. Also AJ war die letzte, die das geschafft hat, mal ein richtiger Topstar in der WWE zu sein. Ja, wirklich. Als Frau. Vielleicht Charlotte, mal gucken. Ich würde Charlotte auf keinen Fall. Ja, ich würde Charlotte auf keinen Fall mit Ric Flair zusammentun. Also, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich würde sie da alleine auftreten lassen, damit sie auch gleich für sich selber steht, weil die Leute wissen sowieso, wer es ist. Es ist jetzt nicht so, dass keiner weiß, wer Charlotte ist. Jeder weiß, wer es ist. Ich würde sie alleine da in Szene setzen und ich würde sie auch direkt in Main Event beziehungsweise in eine Titelfehde pushen. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Eine letzte Frage noch, schreibt der Thomas. Was haltet ihr davon, dass der Royal Rumble zum zweiten Mal nach 2011 wieder mit 40 Teilnehmern an den Start geht? So, jetzt mache ich mich auf zum Flughafen. Ich hoffe, ihr seid in Spanien nicht auf dem Index. Und ich kann am Mittwochabend eine neue Folge Non-PG downloaden. Viele Grüße. Also Rumble mit 40 Mann dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder. Ist mir eigentlich egal. Ist mir per se auch egal. Nährt aber ein bisschen in meiner Welt die Hoffnung, dass dann vielleicht doch die ein oder andere Surprise am Start ist. Denn weil wir einfach eine größere Kapazität haben. Natürlich ist auch die Chance dabei, dass da jetzt Mojo Riley oder Rowley oder keine Ahnung, wie der Typ heißt, dabei ist. Oder irgendeine Krampe, die beiden Usos, die du eigentlich nicht im Royal Rumble Match sehen willst, die beiden Matadores oder so. Aber bei 40 Mann ist natürlich die Chance größer, dass ein altes Schlachtross mal wieder, also, wie Diesel damals stell dich angibt. Ja, bitte. Royal Rumble 2011, 40 Mann. CM Punk, Daniel Bryan, Justin Gabriel, Zack Ryder, William Regal, Teddy Biasi, John Morrison, Yoshitatsu, Husky Harris, Chavo Guerrero, Mark Henry, JTG, Michael Jackson, Michael McGillicuddy, Chris Masters, David Otunga, Tyler Rex, Wladimir Kozlov, R-Truth, The Great Khali, Mason Ryan, das waren die ersten 20. Jetzt müssten eigentlich die ganzen Surprises kommen, Chris. Booker T, lass ich durchgehen, das war damals ein großer Pop. John Cena, Hornswoggle, da merkt man schon, ein kleiner Pop. Dass sie aufstocken mussten. Heath Slater, Kofi Kingston, Jack Swagger, King Sheamus, Rey Mysterio, Wade Barrett, Dolph Ziggler, Diesel, lass ich gelten. Drew McIntyre, Alex Riley, Big Show, Ezekiel Jackson, Santino Marella, Alberto Del Rio, Randy Orton, Kane. Ich habe die Befürchtung, dass wir einfach jede Pfeife, die irgendwo unterm Stein vorzuziehen ist, dann zu sehen bekommen und halt einfach der ganze Rumble dadurch ein bisschen dynamischer wird, weil halt immer mehr Leute dann da sind als, weißt du, nur die, ich glaube nicht, dass da jetzt viele zurückkehren, aber ich würde es auch geil finden, gar keine Frage. Der Stricher hat geschrieben, glaubt ihr, dass Dolph Ziggler einmal das Face der WWE wird? Also dieses, also alles Themen, die wir schon angesprochen haben. Ja, heute. Und ja, da kann man abschließend nochmal sagen, da zitiere ich mich selbst. Man hatte die Chance, als er Del Rio in Jersey den Titel weggenommen hat, mit diesem Mega-Pop, dem heftigsten Pop seit Jahren. Nö, jetzt, das Ding ist durch. Ja, also ich glaube auch nicht, dass er der Face der Company wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also dass er vielleicht nochmal irgendwie um größeren Titel mitsprechen kann, vielleicht, aber dass er der Face wird der Company, ne. Ist auch zu alt für. Ist auch zu mag alt sein. Für. Baba ja. Flow, wie lange glaubt ihr, macht Vince noch? Denkt ihr, dass Hunter alles besser... Warte mal, denkt ihr, dass unter Hunter alles besser wird? Oder wir wieder mit... Ah, diese Dings. Denkt ihr, dass Hunter... Warte, ich muss es jetzt mal wieder hochmachen. Ich bin jetzt... Drei Zeilen habe ich jetzt für einen Satz. Denkt ihr, dass unter Hunter alles besser wird und wir wieder mitreißende Storys erleben? Danke fürs Beantworten. Ich klicke noch mal kurz auf Page. Baba Flow. Ja, klick noch mal kurz auf Page. Vielen Dank, großartig. Man kann natürlich nur hoffen, dass man, was man immer wieder so hört, ist, dass Vince ja immer noch seinen alten Wix-Griffel aufs Script hat bei Raw und so und da viel wohl noch über den Haufen wirft. Aber ja, die Chance besteht natürlich oder die Hoffnung ist natürlich da, dass wenn Vince mal in Ruhestand geht oder an Ebola stirbt, man weiß es ja nicht, dass es dann wirklich alles besser wird. Also die Hoffnung habe ich wirklich, muss ich sagen. Das Ding ist, man müsste mal wissen, wie das wirklich mit diesen Ja-Sagern ist. Also, das ist ja das, was man sich immer fragt. Eigentlich müsste doch irgendjemand mal da hingehen und sagen, Vince, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Das ist doch alles Dreck, was wir hier machen. Und dann hört man immer wieder, ja, das sind alles so Ja-Sager, die quatschen dem irgendwie alles schön und wollen bloß nicht Vince verärgern und so. Ja. Ich weiß immer nicht so richtig, ob das dann auch wirklich so ist. Woher soll ich es auch wissen? Die Frage ist, wird da wirklich alles besser? Und das glaube ich nicht so richtig. Ich glaube nicht so richtig, dass da alles besser wird. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass sich jetzt alles plötzlich radikal geändert hat oder langsam ändert, seitdem Hunter und Stephanie mehr Macht haben. Also es sind schon dieselben Leute immer noch da. Es ist gefühlt eher schlechter geworden, was Storylines angeht, seitdem sie mehr und mehr mitsprechen können, sage ich jetzt mal. Oder sag auch mal so, ich möchte nicht sagen, dass es schlechter geworden ist, sondern es ist nicht besser geworden. Also die Hoffnung besteht, muss es echt so sagen, die Hoffnung besteht, aber gleichzeitig könnte natürlich auch sein, dass Vince der letzte Normale da ist und die anderen alle schuld sind. Und stell dir mal vor, was dann los ist. NXT spricht natürlich dagegen, weil da hat Hunter den Finger drauf und es ist das beste Produkt. Also man muss auch immer wieder dazu sagen, es sind halt diese 3 Stunden Raw, die das Hauptproblem, aus meiner Sicht mit eines der Hauptprobleme darstellen für die WWE. 3 Stunden Raw ist eine Katastrophe, aber du kannst diese 3 Stunden, das kannst du nicht ausschlagen, wenn du so ein Angebot bekommst und im Endeffekt das Geld hinterhergeworfen bekommst. Da musst du es machen. Ja. Aber es ist natürlich scheiße. Ja, richtig. Natürlich, jetzt hast du natürlich Albträume aufgerüttelt oder Emotionen gar geweckt, dass es wirklich noch schlimmer werden könnte, aber du hast halt auch gesagt, dass Triple H bei NXT die Hand drauf hat und das ist wirklich das beste Produkt mit Abstand. Wollen wir sehen. Mal abwarten. Ich will Paige schmecken, hat geschrieben. Hey, jetzt was ist denn hier los? Also es ist nicht mein zweiter Account. Wie ist dein erster Account? Ich will Paige. Erzähl mal. Hey, ihr 2 Schnuckis. Das finde ich ja schon. Wie geht es eurer Meinung nach? Es ist ja ekelhaft. Du bist aber auch heute angry. The angry Podcast Nerd bist du. Ist das so? Ja, vielleicht sollte ich mal irgendwie ein klärendes Gespräch führen oder so mit. Mit wem? Weiß ich nicht, mit irgendjemandem, der auf jede Lebenslage eine Antwort hat. Ja, da was fällt ist mir denn überhaupt mit niemand dir los? Ein. Hey, ihr zwei Schnuckis, wie geht es eurer Meinung nach mit Damien Sandow weiter? Hm. Kann man ihn noch ernst nehmen oder wird er ein ewiger Comedy-Character bleiben? Ja. Wo seht ihr ihn in circa 3 bis 4 Jahren? Steigt er vielleicht sogar noch in den Main-Event auf? Lasst es weiter so krachen. Ich freue mich auf jeden Mittwoch. Also Finger in den Po, Mexiko. Liebe Juhu! Grüße, ein Page-Fan. Meine ja, andere Frage, Damien Sandow war doch immer eigentlich so ein Comedy-Character. Er war immer weniger. Im Prinzip ein Comedy-Character, auch damals bei NXT und bei FCW. Ich habe auch, es ist natürlich dieser bekannte schmale Grat. Schmale Grat auf der einen Seite zum Santino zu verkommen, dass du wirklich nur noch eine Kasper-Figur wirst oder Kult wirst, ne? So ein Kult-Comedy-Character. Und das ist meiner Meinung nach aktuell Damien Sandow ein bisschen mehr. Ich finde ihn super gut, wenn er sich da irgendwie auf den Boden kullert und irgendwie dann sich das Knie hält. Ey, ich find's so großartig. Und wenn er sich so ein bisschen abkapselt dann von The Miz, Ende des Jahres, gehe ich mal von aus, wenn das dann so passiert ist. Übrigens, jetzt die Kickoff-Show bei Hell in a Cell ist ja Mistdow TV, ne? Und ist The Miz als Gast. Schon mal Mörder-Gag. Ich glaube, wenn er diese cheesige Tour weiterfährt, aber dennoch gewisse Erfolge einfährt, ist, glaube ich, mit dem Typen auf längere Sicht zu rechnen. Ob im Main Event, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir werden Damien Sandow in 3 bis 4 Jahren noch in der WWE sehen. Im Main Event, das glaube ich nicht. Dazu hat er auch nicht unbedingt den Look. Vielleicht arbeitet er ja noch ein bisschen dran. Aber das Micwork und auch das Charisma, das hat er, um beständig in der WWE dabei zu sein. Ich glaube, absolut. Ich glaube, dass er wird dieser Comedy-Character bleiben. Vielleicht nicht immer in der Rolle des Mistdows oder so. Mhm. Aber so, du merkst halt, da ist er am besten aufgehoben eigentlich. Und du weißt, wie die WWE da drauf ist. Wenn sie merken, dass du lustig bist, dann war's das. Dann bleibst du lustig. Ja. Also ich kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, dass sie glaubhaft jemanden vom Comedy-Character wieder zum ernsthaften Titelkandidaten geschrieben hätten. Fällt mir so niemand ein. Also Würde ich mir nicht wünschen. Nö. Ich finde ihn eigentlich ganz lustig, wie er das jetzt so macht. Und ich fand ihn auch schon lustig damals in seinem anderen Gimmick. Lass das doch einfach so laufen. Mein Gott, der geht ja mir nicht auf den Sack mit irgendeiner anderen Scheiße. Dann macht er halt da sich zum Affen. Ja. Und ja, also Main Event schließe ich aus. Und wie der Chris schon sagt, in 3 bis 4 Jahren wird der wahrscheinlich noch in der WWE sein, weil wo will er sonst hin? Ist ja nichts mehr da. Topolino hat geschrieben, Topolino 227, muss man dazu sagen, falls es also jemand gemerkt hat, das letzte Mal hat Topolino 2223 geschrieben, diesmal ist es 227. Ja. Es gibt ja natürlich Gerüchte. Große Feinde, die beiden, ne? Also das muss man wirklich sagen, da muss man wirklich auf die Feinheiten achten, beide haben derbsten Twitter-Beef miteinander. Das stimmt. Ja. Oder YouTube, glaube ich, von YouTube kommt die Frage. YouTube, große YouTuber, Topolino, YouTube-Beef, erzähl mal. Es gibt ja Gerüchte, dass Steve Austin zur WWE zurückkehren soll. Da ja, es ist wieder das mit diesem Scheiß. Oh, das, aber dass du das auch immer noch ausformulierst. Ja, weil man halt jedes Mal drüber stolpert hier. Da er ja nicht mehr in den Ring steigt, meine Frage, in welche Rolle würdet ihr ihn gerne sehen, falls er zurückkehren sollte? Ja. Ach, ich lese noch kurz den Abschlusssatz hier vor, dann haben wir das auch noch weg. Ach ja, zu den Rankings. Wo wir abstimmen können, kann man, glaube ich, so oft man will abstimmen. Habe das nämlich gerade mal ausprobiert und jetzt hat Paige 5 Stimmen von mir alleine bekommen. Das ist ja toll. Müsste man eigentlich ändern, wenn man legit Rankings haben will, weil theoretisch kann jeder jetzt ja 1000 Stimmen für Paige und so weiter abgeben. Also dazu muss ich erstmal sagen, ja, warum macht ihr es denn dann? Also bitte, für die Zukunft bei den Rankings, können wir das irgendwie fixen, dass man nur einmal per IP... Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht, sehr aber gut. Aber okay. Hab's jetzt nochmal aufgemacht für die Live-Sendung jetzt, also weil ich selber erstmal nachgucken musste, wie der Zwischenstand überhaupt ist und selbst ich konnte dann nicht mehr reingucken, wie der Zwischenstand ist. Ja. So, und jetzt habe ich das nochmal aufgemacht, aber in Zukunft kann man nur eine Stimme abgeben. Sehr gut. Und dann werden wir natürlich keine 500 Stimmen haben, so wie diese Woche, aber mein Gott, dann haben wir halt nur 60 und dann ist das Problem gelöst. Da hatte Topolino natürlich absolut recht. Da hat er völlig recht. So, jetzt zurück zu Steve Austin. Und von mir, das muss man aber auch nochmal sagen, gab es nur eine Page-Stimme. Ja. Steve Austin, wird kein Match bestreiten dieses Jahr, hat er ja nochmal eindeutig gesagt in seinem Podcast. Für WrestleMania 32, also ich brauch's nicht, aber ich würde nicht ausschließen, dass er da nochmal zurückkehrt, weil es halt eben Dallas ist und in diesem riesengroßen Stadion, da brauchst du schon einen absoluten Kracher, um das Ding vollzukriegen, glaube ich. Und oder sagen wir mal so, um auf Nummer sicher zu gehen. Und die Rolle, also ich meine, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Also die Rolle von Stone Cold Steve Austin ist für mich ganz klar GM von Raw oder von mir aus irgendwie so ein Posten, wo er Leute durch die Gegend kommentieren kann. Mhm. Ja. Das wäre großartig. Das wäre super, wenn es am besten dann nochmal so eine Fehde geben könnte zwischen Triple H und also dann natürlich Triple H, früher war es Vince McMahon, aber zwischen Triple H und Stone Cold Steve Austin. Oder andersrum, dass Stone Cold der Mann in Charge ist und ein aufsteigender Superstar, wer auch immer das dann sein mag, sich gegen ihn auflehnt. Warum denn nicht? Stone Cold als Heel funktioniert auch. Ja, absolut, kannst du alles aber machen. Grundsätzlich Stone Cold als Super General Manager von Raw und SmackDown, NXT, die haben ja ihren eigenen General Manager, Main Event und was es da alles gibt. Da wird er dann natürlich nie auftreten, aber das fände ich doch wahnsinnig. Doch, er müsste auftreten sogar, finde ich. Bei also Main wenn Event? Er das, ich finde das, wenn, dann sollst du es richtig machen. Dann Main muss Event? Der auch da sein. Ja, bei Raw jede Woche, da kann ich, das finde ich geil. Ja, das meine ich. Also, ja, Main Event und SmackDown, oh mein Gott, da guckt doch eh keine Sau mehr. Nee, das meine ich ja. Bei Raw schon jede recht. Woche, stell dir doch mal vor, das erste, was du hörst, ist dann dieses Entrance von Stone Cold. Das wäre doch geil. Da bin ich schon 3 Stunden automatisch dabei. Der dürfte dann auch, meinetwegen, völlig offensichtliche Tag Team Matches announcen. Würde er aber nicht machen. Würde er nicht machen. William C. Richard. War einer von euch jemals John Cena-Fan? Und wenn ja, ab wann habt ihr ihn angefangen zu hassen? Ja, relativ kurze Antwort, war ich nie. Ich kann mich natürlich noch gut an seine Anfangszeit erinnern. Ich fand auch die erste große Fehde um den United States Title, wo er dann auch diesen United States Spinner Belt gekriegt hat gegen Carlito mit seinem, wie hieß der Kollege noch von Carlito? Jesus? Den fand ich damals ganz geil. Da habe ich mir auch gedacht, da geht noch was, aber der wurde dann auch irgendwie gedroppt. Die Fehde fand ich ganz geil. Seine erste große sein erstes großes Appearance war ja gegen Kurt Angle, ne? Ja. Und da war er auch noch so ein bisschen random und dann, ich kann mich noch erinnern, so als er dann dieses Ding gegen Angle hatte und danach der Undertaker und alle Großen haben gesagt, Junge, du bist ja mal richtig gut da. Mal was und so. Weiß ich nicht. Aber dann die erste große Fehde gegen Carlito, das war ganz geil. Ich konnte auch mit diesem Doctor of Thugonomics Gimmick, konnte ich eigentlich ganz gut leben, aber war nie Fan von ihm. Nie. Ja, Fan war ich auch nicht, aber ich fand ihn als Heel, Hip-Hopper, fand ich ihn eigentlich immer ganz unterhaltsam. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich John Cena hasse oder so, sondern es sind halt immer nur diese, oder auch wenn ein Match mit ihm oder so ist, das habe ich kein Problem mit prinzipiell. Es sind eher dann immer die Lines, die er da so droppt in seinen Promos. Das geht mir halt einfach auf den Sack. Die sind entweder cheesy oder nicht lustig oder einfach dummes Gelaber halt, das will kein Mensch mehr hören. Also es ist nicht so, dass ich denke, oh Gott, da muss ich ausmachen, wenn der kommt. Also ich hab weniger ein Problem damit, wenn John Cena auftritt, als zum Beispiel Great Khali oder so. Ja, das ist für mich schlimmer, weil das ist für mich einfach nur Rotz. Oder Undertaker. Das ist für mich einfach nur Bullshit. Ja. Ja, nee, also ich hassen kann man nicht sagen. Ja, es ist halt einfach, dass das Gimmick ist so durch und so häufig durchgekaut wurde, Story mit John Cena. Da hat einfach keiner mehr Bock drauf. Aber ja, richtig gemocht habe ich ihn auch nie. Dafür hat er hat schon das Charisma, aber er hat so eine komische Ausstrahlung. Eben genau das, was er jetzt ist, so ein sauber Mann und so. Ja, das mag doch keiner. Keine Ecken, keine Kanten, fick dich. So, wer noch Fragen hat, bitte melden. Und zwar an mail@mmaradio.de. Da könnt ihr Fragen hinschicken. Ihr könnt es natürlich auch auf mmaradio.de/, was ist das heute? Wollen wir mal nachgucken hier. Das müsste, glaube ich, die 120. Ja, also mmaradio.de/120. Da könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr übrigens auch wieder abstimmen für unseren Superstar der vergangenen Tage, den wir jetzt gleich ermitteln werden, Chris und ich. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube unter unseren Videos in die Kommentare die jeweilige Frage posten oder Anregungen, Meinungen oder sonst irgendwas könnt ihr auch für euch behalten. Das ist dann allerdings nicht unter non-PG, sondern unter mmaradio.de. So heißen wir da auch auf YouTube. Gibt aber eine Playlist für non-PG. Also wer sich da irgendwie eintragen möchte oder was man damit machen kann mit der Playlist, keine Ahnung, der kann das auch tun. Was noch ganz interessant ist, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch einen eigenen Twitter-Account und Facebook-Seite zu erstellen für Non-PG, weil ich manchmal halt auch irgendeinen Link oder irgendeine Info rausrotzen will, was mit Wrestling zu tun hat. Und dann möchte ich das nicht über diesen MMA-Kanal machen, weil dann sagen die UFC-Leute, oh, was ist denn das für ein scheiß Wrestling-Mist? Und die Wrestling-Leute sagen, oh, ich habe keinen Bock auf die scheiß UFC-Kacke, also habe ich so ein bisschen separiert. Ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com/nonpgwrestling und bei Twitter unter @nonpgwrestling. So, also da kommt jetzt auch nicht jede Woche 200 Meldungen über, weiß ich nicht, irgendeinen Indie-Wrestler, der sich einen Schlüpper eingerissen hat oder so. Ich halte es da relativ simpel. Ab und zu mal ein Raw-Rating. Natürlich, wann die nächsten Sendungen kommen. Das vielleicht eine GIF dazu. Ja, genau. Also so Sachen, die gibt's dann ab und zu mal. Aber hauptsächlich will ich diesen Kanal eigentlich nutzen, um euch mitzuteilen, wann es eine Sendung gibt, was irgendwie von mir aus auch noch geplant ist, wenn mal irgendwie da was im Raum steht oder so, dass ihr jetzt da euch nicht noch mit UFC-Kram rumschlagen müsst. Das ist die Idee dahinter. Also gerne followen oder liken oder was auch immer. Gleiches gilt natürlich auch für iTunes. Da haben wir wieder eine 5-Sterne-Bewertung einheimsen können. Mit Sicherheit war es ein Padman-Hörer, ist klar. Aber vielleicht kann ja der ein oder andere Leute-Fan noch... Wenn es kein Padman-Hörer war, ja? Dann war es mit Sicherheit ein Page-Fan. Genau, vielleicht kann der ein oder andere, also wir sind ja wirklich froh, dass es diese Podcasts gibt, die uns da mal empfehlen und uns eine Chance geben, auch aus unserem Schattendasein einfach hervorzustechen. Und darauf kann ich gleich auch nochmal hinweisen. Chris nimmt morgen eine neue Folge auf und Chris, vielleicht könntest du da nochmal uns erwähnen, dass wir einfach mal wenigstens für 5 Minuten irgendwo auf dem Radar auftauchen. Und wenn dann irgendeiner jetzt diese Folge gehört hat, einfach mal 5 Sterne geben. Ich meine, wir sind so eine arme Wurst, wir können echt froh darüber sein, dass wir ein bisschen Rückendeckung kriegen. Dann gebt uns wenigstens diese 5 Sterne, kann ich mir einen drauf wichsen und das ist auch ganz schön. So, dann ist noch wichtig, wenn ihr irgendwo beim Mediamarkt seid, im Apple Store oder sonst irgendwo, bei eurem Freund, Freundin, Verwandte, Arbeitsplatz, Puff oder bei der NSA. Immer mmaradio.de auf dem Browser öffnen. Also ihr kennt das ja, im Mediamarkt sind da diese Rechner, wo man mal ausprobieren kann. Und da gibt's ja dann auch einen Webbrowser, wo man so ein bisschen rumtippern kann. Also es gibt natürlich den einen Riesengag, dass man irgendwie eine YouTube-Seite aufruft. Das ist schon echt nicht schlecht, aber ich weiß mittlerweile, dass viele Seiten gesperrt sind im Mediamarkt. Aber mmaradio.de klappt immer. Also einfach mal mmaradio.de mal öffnen. Das würde ich schön finden, wenn ich mal irgendwann in den Mediamarkt oder in Saturn komme und sehe da mmaradio.de auf dem Browser. Ich glaube, dann würde ich wirklich Yes Chance im Mediamarkt Dorsten machen. Doch. So, das habe ich auch untergebracht. Jetzt kommen wir zu unseren Top 5. Erstmal müssen wir sagen. Die beste Rubrik der Welt. Ja. Der Welt. Erstmal muss man noch dazu sagen, wie das Rating der letzten Woche ausging. Es haben diesmal leider nur 430 Leute abgestimmt. 26 Stimmen konnte Triple H für sich einheimsen. The Rock 118, Randy Orton 38, macht das jetzt so ein bisschen durcheinander. Big ja. Show 4, Rusev 115, Becky Lynch 6. Überraschenderweise gewinnt Paige mit 123 Stimmen. Und ich bin mir nicht sicher, das könnte sogar reichen. Ach nee, The Rock hat ja auch so viel. Naja, auf jeden Fall wird sie sich jetzt irgendwo in den Top 10 oder Top 5 wiederfinden. So. Toll, also das ist wirklich großartig, ja. Dass dieser kleine Aufruf so viel gebracht hat. Ich muss wirklich sagen, also ein gewisser Funken Liebe ist da an die Hörer und aber auch an Paige. Und ich weiß, Ricky hört sowas überhaupt nicht gerne, aber weil Ricky ist auch ein empathieloses Gefühls-Nazi-Schwein und deswegen stellt ihn das immer sowas grundsätzlich, aber ich find's geil, dass das Paige Movement jetzt startet, durchstartet. Mensch, jetzt an der Stelle würde ich einfach sagen, dass du morgen nochmal darauf hinweist. Das erwähne ich dann morgen auch noch bei der dritten Ausgabe von Padman. Ich könnte mir vorstellen, dass er beim Padman, dass die ganzen Padman-Hörer, da haben wir wahrscheinlich 6 Millionen Klicks auf diese Scheiße, Seite. Ich glaube, dass die Seite einfach direkt abstürzt. Ja. Also das könnte gut sein. Es reicht, glaube ich, nur, wenn du mal so einen Anfangsbuchstaben nennst, sind die völlig am Rad. Ja. Du bist so ein Penner, das gibt's gar nicht. Das sagen mir wenige, aber wenn sie es sagen, dann vielleicht auch zu Recht. So, diese Woche in den Top 5 bei mir, verrate ich noch nicht. Ich sag erstmal, wer wieder nicht reingekommen ist. Aber zur Debatte stand John Cena, Seth Rollins, Dean Ambrose, Sami Zayn, Mark Henry, Rusev, Damian Sandow, Heath Slater und The Miz. Wären fast in die Top 5 gekommen. Chris, wer ist bei dir auf der 5? Erstmal muss ich natürlich sagen, Vote for Paige hat funktioniert, sie hat gewonnen, sie hat den Wochensieg eingeheimst. Deswegen diese Woche machen wir erstmal ruhig. Paige ist bei mir nicht in den Top 5. In der Top, in meinem Herz natürlich, in der Kathedrale meines Herzens ist sie natürlich auf Platz 1, aber dieses Mal nicht in meinen Top 5. Das wird sie wahrscheinlich nach Hell in a Cell sein. Aber mir ist auf Platz 5 Tyson Kidd, ob seines großartigen Matches bei NXT im Main Event gegen Sami Zayn, hat mir gut gefallen. Und auch beim Main Event hat er mir gut gefallen. Grundsätzlich hat er eine sehr, sehr geile Entwicklung an Start gelegt. Bei mir auf der 5 Paul Heyman. Ich fand seine Promo jetzt am Montag nicht ganz so geil wie sonst, aber sie war natürlich immer noch, also man hat immer noch aufgehorcht, als Paul Heyman plötzlich zum... Er hat auch relativ wenig Pops bekommen, als er gekommen ist. Ja, es war ein bisschen merkwürdig, weil die Musik hat gefehlt. Also er hat ja keine Musik, aber es ist natürlich schon nochmal geiler, wenn da das Intro oder die Entrance-Theme von Brock Lesnar ertönt. Auch der RKO, der war so ein bisschen vorhersehbar, dass das noch kommt und so. Aber insgesamt war es für mich ein schöner Moment, dass Paul Heyman mal wieder da war. Meine drei Punkte, die bekommt Becky Lynch, weil sie einfach ein phänomenales Match gegen Charlotte hatte. Hat mich sehr überrascht. Ich war bei dem Match in der letzten Woche schon überrascht, weil ich sie null auf dem Radar hatte. Ich wusste nicht, wer die Alte ist. Und jetzt weiß ich, wer die Alte ist. Optisch muss ich sagen, sehr gut. Aber skilltechnisch sehr, sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Und die hat, glaube ich, eine relativ große Zukunft, weil sie da ja auch so eine gewisse Sparte reinspringt, die auch ausgefüllt werden darf, auch im Main Roster, finde ich. Und das ist ein bisschen crazy. Natürlich haben wir da mit AJ eine, aber die erfüllt da dann doch das ein oder andere Anforderungsprofil des Average Joes dann doch schon mehr. Also Becky Lynch 3 Punkte, finde ich gut. Okay, also bei mir auf der 4 Tyson Kidd mit 3 Punkte. Natürlich genau das Gleiche, das Match gegen Sami Zayn war super. Ja. Und ich fand's cool, dass er die Katze von Nettie nicht gebürstet hat, obwohl da Katzenscheiße im Fell hing. Das fand ich gut von Tyson Kidd, dass er gesagt hat, nee, mach ich nicht. Deswegen auf der 4. Chris, deine Nummer 3. Und jetzt wird's natürlich schon interessant, weil jetzt gibt's schon 7 Punkte. Jetzt gibt es schon 7 Punkte und wir haben jetzt, glaube ich, einen, der noch nie erwähnt wurde. Das heißt, es ist wieder für dich ein wenig mehr Arbeit. JBL, eben aufgrund seiner outstanding Performance beim Main Event in seiner großartigen Rolle als Host in dieser kleinen Quiz-Show. Fantastisch. Auch sein großartiger Dance. Die Usos haben dann zum Rikishi Theme-Song getanzt und JBL hat sie gedacht, da mache ich mit. Er hat mit den beiden mitgedanced, das hat er großartig gemacht und JBL, 7 Punkte. Fantastisch. Damit kann ich wirklich gut leben, weil JBL immer der mal wieder... Der war noch wieder, nicht drin, oder? Der ist no, New nee, Entry. Nee, war noch nie dabei. Aber der hat immer mal wieder gute Momente, hat auch manchmal ganz schlechte Momente, finde ich, aber im Großen und Ganzen schafft das jedes Mal, bei jeder Smackdown, bei jeder Raw-Ausgabe und natürlich auch bei jeder JBL-Show, mir ein kleines Lächeln auf den Lippen zu zaubern. Bei mir auf der 3 und mit 7 Punkten versehen Mick Foley. Und ist so, dass die Promo, da gebe ich dem Chris recht, jetzt nicht der Oberhammer war für Mick Foley Standards. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, er hat geschafft, dass ich Bock habe, das Match zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose Inside the Cell zu sehen. Also das war wirklich diese Promo von Mick Foley, die mich heiß gemacht hat auf dieses Match. Und dann dachte ich mir, das muss ich würdigen. Und das Interessante ist natürlich auch, dass genau er... Ja, der überhaupt keine Rolle in diesem Match dann eigentlich hat. Wäre natürlich auch cool gewesen, wenn man Mick Foley noch eine Rolle gegeben hätte in diesem Match. Aber gut, dass genau er das schafft, was die anderen 4 versäumt haben. Die ganzen Wochen. Ja, bin ich überrascht, dass du den dann doch damit rein geruppelt hast. Die 2. Platz 2 ist Sami Zayn. Sami Zayn. Für mich einer der heißesten Eisen, die es gerade grundsätzlich in der ganzen WWE gibt. Fantastisches Match. Main Event, auch tolles Mic Work im Vorfeld bei NXT. Super gut, mag ich. Sami Zayn. Ja, ankert sich auch so ein bisschen fest bei uns oben in den Rankings. Ja. Ne? Ich wollte kurz dazu sagen, ich fand den Aspekt, den Dave Meltzer neulich mal mitgebracht hat, und zwar, dass Sami Zayn, dass man seine Schwächen gut sehen konnte im Match gegen Titus O'Neil. Gar keine Frage, Titus O'Neil ist jetzt nicht so ein hervorragender Worker, aber es gibt halt Leute, die mit Titus O'Neil bessere Matches worken können. Und da muss Sami Zayn wahrscheinlich noch an sich arbeiten, dass er einfach nicht nur mit Wrestlern, die einen ähnlichen Stil fahren, beziehungsweise auch ein bisschen over the top sind, dass er nur mit denen gute Matches wirken kann, sondern dann halt auch mit diesen Big Guys, die er definitiv in den Hauptshows ja auch vor die Flinte bekommen wird. Also da hat man, da gebe ich Dave Meltzer recht, da hat man so ein bisschen gemerkt, an was es denn noch hakt bei Sami Zayn. Mhm. Aber die 15 Punkte hat er sich richtig verdient. Bei mir mit 15 Punkten auf Platz 2, Big Show. The Big Show hat es wieder geschafft bei mir in die Rankings. Ja, ich finde Big Show, also fand ich, glaube ich, fast bei SmackDown, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ich glaube, bei SmackDown hat er sich diesen Platz eigentlich geholt. Ich fand auch das Segment mit Rusev wieder gut. Ich finde, eigentlich ist das für mich eine der besten Fäden gerade aktuell in der WWE. Rusev gegen Big Show, das Publikum ist voll dabei. Ich bin gespannt, was da passiert mit Mark Henry. Also sprich, ich habe da wirklich ein Interesse, dieses Match zu verfolgen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Rusev das Ding gewinnt. Davon gehe ich schwer aus. Aber sie haben es geschafft, dass ich zumindest nicht ausschließen möchte, dass Big Show das Ding gewinnt. Aber ich glaube, dass Rusev gewinnen wird. Alles insgesamt rings um die Feder hat mir gefallen. Ich finde Big Show als Face, als patriotischen Face finde ich super. Ja. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die letzten Ausgaben. Deswegen wie immer auch Platz 2. Auch gute Mimik, ne, von ihm. Finde ich gut. Ja, hervorragend. Auch dann dieses Ding, als der GI da reingerannt ist und Big Show danach die Schuld auf sich genommen hat, wie er das gemacht hat, hat sich die nötige Zeit gelassen, alles. Das war super. Immer vor, der GI hätte einfach Rusev erschossen. Ja, das Ding war ja, sie haben ihm ja wirklich die falsche Uniform gegeben, habe ich heute gelesen, dass das Abzeichen da irgendwie auf der falschen Seite war, als es in Wirklichkeit ist. Und dann habe ich mir so gedacht, sowas darf eigentlich nicht passieren. Das ist wie wenn Potzelei irgendwie auf dem Rücken vom Polizisten steht oder so. Bei dir auf der 1? Die alte Liebe. Habe ich schon wieder draufgeschrieben. Habe ich schon hingeschrieben. Die alte Dampflok des Oldschool-Wrestlings. Randy Orton. Ja. Eine ganz famose Performance, die ganze Raw-Ausgabe hinweg. Tolle Promo, tolle Segmente, gut geworkt an dem Main Event, Randy Orton. Es ist wirklich die ganze Palette an, was gut sein kann, hat er abgeliefert, muss ich wirklich sagen. Randy Orton, die alte Panzerhaubitze, hat's geschafft. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Nein. Bei mir auch auf der 1, Randy Orton. Mit Abstand für mich in den letzten Wochen der, auf den ich mich am meisten freue, ist der letzte Hoffnungsschimmer, den ich habe. Und übrigens dieser Turn zum Face, das ist wirklich passieren, der hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man vielleicht mit Roman Reigns doch irgendwie was anderes vorhat und ihn nicht als Face antreten lässt. Und ich erinnere dich, vor ein paar Wochen wurden wir mal gefragt, was wir glauben, wer im Main Event steht bei WrestleMania. Und ich bleibe dabei. Cena gegen Roman Reigns. Ich glaube, das könnte unser Main Event werden. Bleibe ich dabei. Aber auf jeden Fall Randy Orton hervorragend. Also das, was der abliefert zurzeit, ist phänomenal. Mir hat auch wieder ganz gut gefallen, dass er wieder in einem Anzug da rumgelaufen ist. Dieser arrogante Schnösel ist super. Ja, das passt halt hervorragend zu ihm. Kein Seth Rollins. Kein Seth Rollins. War bei mir zeitweise zwar, wie habe ich ja vorhin vorgelesen, mal mit oben dabei sozusagen, aber ja, hat dann nicht ausgereicht. Die Leute, die es bei mir nicht geschafft haben, sind Kalisto. Sicke Performance habe ich da hingeschrieben bei NXT. Sicke Performance. Supergeil, der Typ. Und Seth Rollins. Und Big Show hatte ich da noch. Siehste? Weiß nicht, nächste Woche sind wir da am Start? Ja, sind wir am Start, würde ich sagen. Also nächste Woche Mittwoch gibt es dann wieder Non-PG, 19 Uhr oder 20 Uhr. Was für ein Datum? Müssen wir mal gucken. Bitte? Das war jetzt nicht wirklich der 31., oder? Nö. Nee, ist er nicht. Nö, dann machen wir das, Mäuschen. Und dann hören wir uns da wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Hell in the Cell Pay-Per-View. Jetzt sind es nur noch, also fast 2 Stunden weniger. Wir haben euch das Warten ein wenig verkürzt. Und ich kann es dir genau sagen, 4 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten und 26 Sekunden. Das große Announcement kommt natürlich zum Schluss. Ich habe natürlich noch eine Riesenbotschaft. Ach, jetzt kommt's. Denn am Sonntag ist es endlich wieder soweit. Es gibt keine Countdown-Show. listen to non-BG, your good motherfucker.